Ich habe mir überlegt, dass wir eigentlich vor jedem, also jede Pre-Roll könnten wir eigentlich mit einem dummen Witz anfangen. Okay. Wo ist der Unterschied zu sonst? Das war schon der dumme Witz. Ja, den haben wir heute schon dreimal gemacht. Ja. Nein, meine Tochter hat mir neulich einen Witz erzählt, den ich ihr eine Woche vorher erzählt habe und ihn dann wieder komplett vergessen habe. Und ich fand es mega witzig. Das waren die besten. Ja, sitzen zwei Affen in der Badewanne, sagt der eine. Sagt der andere, ja mei, und du hast ein wenig kaltes Wasser nein. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Ja, wir auch. Ich lache immer noch über den Affenwitz. Ich habe mein Minute die ganze Zeit. Du sagst zwar Lachen, aber dein Gesicht spricht Trauer. Na, ich bin ein trauriger Clown. Sehr schön. Sehr schön. Wie geht's euch denn? Darauf willst du keine ernsthafte Antwort. Ich hab jetzt überlegt, ob ich... Wir haben vorhin schon drüber geredet, ich glaube... Das wollen wir nicht weiter thematisieren. Ich spüre so viel positive Energie hier im Raum. Es ist zum Bersten. Der Jürgen und ich haben neulich erst geredet, dass wir in unserer gemeinsamen Zeit damals im Verlag einen Fernseher erworben haben, vor 12 Jahren oder so. Okay. Und haben erst, glaube ich, letzte Woche darüber geredet, wie krass das ist, dass der immer noch läuft und dass der ja total veraltet ist und dass der uns aber immer noch mega taugt und ein so. Ein Fernseher. Ja. Und wo steht der jetzt? Naja, also jeweils bei mir und bei dem Herrn Kraus. Ja, also wir haben euch gleichzeitig das gleiche Modell gekauft. Jede Woche wechseln wir die... Ja, der steht in Bartholomew, der Fernseher, den wir uns gemeinsam gekauft haben. Oh, und das wartet ist da, bis wir einmal im Jahr zum Urlaub machen. Vor allem kommen. Jetzt hast du gerade was gedroppt, was erst in der Zukunft relevant wird. Ist mal geil. Bartholomew ist halt sowas von angesagt, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Das Lustige ist tatsächlich, ich bilde mir ein, Bartholomew schon mehrfach auf der Landkarte gesehen zu haben, weil ich ja eine Zeit lang tatsächlich im Schwabenland gewohnt habe. Ach Schmarrn, und wo hast du da gewohnt? In Schöneich bei Böblingen. Aber ich hätte jetzt gesagt, Bartholomew, das klingt wie irgendeine so eine Südseeinsel. Ja, nee, das ist ja so ein Bullshit. Vollkommen absurd. Ja. Ja, so ein schöner Name, da kommen nur schöne Menschen her. Wo wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau. Vorne zur Tür. Auf was? Entschuldige bitte. Der Kollege Kraus und ich haben uns quasi das baugleiche Modell eines Fernsehers gekauft und thematisiert, dass der ja total veraltet ist, aber immer noch für unsere Bedürfnisse reicht und wir uns nicht hier blenden lassen von HDR und 4K und 55 Zoll und dergleichen. Mhm. So, gestern Abend ist er kaputt gegangen. Bei beiden? Nein, bei mir. Okay. Gleichzeitig wäre er auch ganz schön spooky. Nein, das stimmt. Mein geliebter Fernseher hat die Grätsche gemacht gestern. Du hast hiermit die Chance verspielt, für den Jürgen Haussitter zu machen, wenn er mal im Urlaub ist, und die Fernseher auszutauschen. Fuck! Das ist eine absolut brillante Idee. Und jetzt bin ich auf jeden Fall in der schlimmen Situation, einen neuen Fernseher raussuchen zu müssen mit einem begrenzten Budget. Und jetzt ist die Frage, zieht Jürgen mit? Nein, das glaube ich nicht. Der wäre schön blöd. Aber das bringt uns eigentlich gut zu dem ersten Thema, das ich hier auf meiner Liste habe. Und das lautet Jimdo. Werbeblock. Wir haben den Sponsor. Das finde ich großartig. Es gibt tatsächlich Leute da draußen, die dafür Geld bezahlen, dass wir euch was über deren Produkte erzählen. Also wir im Sinne von ich und du und der Philipp? Ja, erzähl mir doch mal was über Jimdo, Dominik. Ich glaube, Jimdo ist kein Fernsehhersteller. Richtig, Jürgen? Das stimmt. Zwinker. Aber bei Jimdo kannst du dir ganz einfach eine Spendenseite zum Beispiel zusammenklicken, ohne dass du dich mit Internetseiten überhaupt auskennst. Und dann eine Spendenseite? Eine Spendenseite, ja, bestimmt. Ach was. Da sagst du einfach, wie schlecht es dir geht und dein Fernseher ist kaputt und du verdienst nichts und bittest die Leute einfach zu spenden für deinen neuen Fernseher. Ist es moralisch fragwürdig? Ja. Weil ich verdiene ja was. Aber ich könnte, also tatsächlich machen. Aber es sind Webseiten, Baukastensystem. Das ist dann nicht moralisch fragwürdig, das ist dann halt gelogen, aber. Ja. Ja. Nee, das ist ein Webseitenbaukasten und den habe ich tatsächlich auch gestern mal ausprobiert. Und da kann man sich wirklich einfach anmelden und man muss im Zweifelsfall, also man kann da auch ganz viel irgendwie selber zusammenklicken, man kann im Zweifelsfall aber auch einfach ein paar Fragen beantworten und dann steht eigentlich schon eine im Grundgerüst fast fertige Seite da. Das heißt, wenn ich einfach eine Seite brauche und sage, ja, so Design, naja, ein bisschen MS Paint kann ich, aber das soll nach nach was aussehen, dann basteln die das auch. Genau. Und ich würde an der Stelle jetzt fast mal dazu aufrufen, meldet euch da mal an, probiert es mal aus. Man kann es auch kostenlos probieren. Noch besser wäre es, wenn man auf www.chimdo.de/ach geht und dort den Gutscheincode 8/2018 ohne Leerzeichen, ohne irgendwas, großgeschrieben, verwendet. Dann spart man sich nämlich 20% aufs erste Jahr. Und wie geil man sich 8/2018 merken kann. Super. Und ich würde jetzt fast zu einer Challenge aufrufen wollen an der Stelle. Baut eine 8-Fanseite zu irgendeinem coolen Typen, von dem ihr in diesem Podcast erfahren habt. Das wäre ein ganz spannendes Projekt. Also ich habe gedacht, jetzt über dich, Jürgen. Ich persönlich würde ja lieber Geld für meinen neuen Fernseher sammeln. Ist das für euch in Ordnung? Ja, aber die Leute müssen ja uns nicht Geld zahlen, sondern wenn die sich da anmelden, dann kriegen wir ja von Chimdo Geld. Ja, aber ich glaube trotzdem gern, dass die für mich sammeln. Du hast das Konzept Sponsoring, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Mein Fernseher ist kaputt. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Neun. Ja, das klingt total super. Jürgen. Ja, deswegen danke. Brauchen wir jetzt ganz viele Leute, die sich da anmelden, weil nur dann, glaube ich, ist Chimdo auch bereit, das noch ein weiteres Mal mit uns zu versuchen. Vielleicht, wenn sie das hören, wahrscheinlich eher nicht. Betroffenes Schweigen. Chirp, chirp, chirp. Werbung Ende. Möchte sonst noch jemand was loswerden? Geld zum Beispiel. Den Elektroschrott von meinem alten Fernseher. Ja, ihr müsst nicht zu Chimdo, um uns zu sponsern, obwohl das natürlich der bevorzugte Weg ist. Ihr könnt es auch machen wie andere Leute und uns per PayPal zum Beispiel ein bisschen unterstützen oder auf unserer Amazon-Wunschliste einkaufen. Es gibt da vielfältige Möglichkeiten. Darf ich einen fetten OLED-Fernseher auf die Amazon-Wunschliste? Wie eifersüchtig wärt ihr, wenn die Leute mir für 1500 Euro einen neuen Fernseher kaufen würden? Dominik, wer soll dich aufhalten? Ja. The sky's the limit. Ja, leider haben sie sich entzweit. Ja. Aber noch schöner als Geld finde ich eigentlich, wenn die Leute bei uns auf der Webseite kommentieren. Und das ist tatsächlich zur letzten Folge ganz häufig passiert. Das haben uns Leute geschrieben, die den Stübner-Karl, ich glaube, persönlich kennen oder so. Und den kenne ich noch von früher. Das ist ein Hallodri. Was noch besser ist, es war keiner dabei, der mich korrigiert hat. Das ist mir immer besonders wichtig. Oh. Von daher, macht gerne weiter so. Naja, ich will den Leuten ja auch Zeit geben, dass sie jetzt die Website aufrufen und ein paar nette Worte. Ich finde es aber immer schön, wie immer jeder denkt, dass er das nicht ernst meint, aber dabei meint er das voll ernst. Warum soll ich das nicht ernst meinen? Hallo? Hallo, ich hasse Widerspruch. Nee, ganz im Ernst. Ich habe mich auch mega gefreut, dass da so viel Resonanz auf die Folge kam und dass da auch aktive Dinge auf der Homepage passieren. Das finde ich total schön. Und nicht nur irgendwelche rumänischen Hacker. Die dafür Aktivität auf der Homepage sorgen. Ja, die sorgen für Aktivität auf der Homepage. Sehr schön, sehr schön. Philipp, du warst unterwegs im Auftrag der Gruppe? Nee, ja. Du warst eigentlich alleine unterwegs. Ich wäre jetzt gespannt, wenn jetzt jemand von der Hack and Make, die zwar dieses Jahr dann auch wieder, aber ich war auf dem Easter Hack, einem schönen Mini-Kongress, diesmal in Würzburg, und habe da ein paar Flyer gedroppt und mich mit Leuten unterhalten. Und wer mir jetzt von da zuhört, der bitte schreibt uns mal. Finde ich ganz spannend. Außerdem habe ich euch was mitgebracht. Warte, jetzt. Oh nein. Ruhe ich mal kurz weg. Ein Stoffbeutel. Oh, wie gruselig das immer ist, wenn irgendjemand hier so im Podcast plötzlich sagt, oh, wie die gute Flora-Mate. Ja, aber pass auf. Schau sie dir mal an. Ja, mit einem extra Easter Egg. Oh. Ja, das ist nämlich eine Flora-Mate, also ein Mate-Getränk, das man nicht überall kriegt hier in der Ecke. Und die haben einen Sonderdruck für dieses Event gekriegt mit einem Easter Egg 2018 Easter Egg Bunny drauf. Du musst mal ein bisschen den Hasen mehr ins Licht. Den Hasen ins Hasen. Licht. Das ist ein Rabbit. Näher, mein Hasen. Oder nämlich die Bitterflies. Die was? Ja, also sozusagen so Bite und Bit. Also ein Rabbit und Bitterflies. Okay, ich verstehe. Ich verstehe danke, zwar Philipp. Nicht, aber ich sage, ich verstehe einfach, damit du aufhörst, es weiter zu erklären. Und wer jetzt daheim ein bisschen abnörden will und sich selbst noch nicht gespoilt hat, diese Nullen und Einsen vom Hasen, die mal versuchen zu dekodieren. Da kommt was raus. Auch was Sinnvolles. Dann muss ich jetzt aber wirklich noch ein paar Stunden schweigen, bis ich das geknackt habe. Naja, dann. Nee, das ist sehr lieb von dir, Philipp. Vielen Dank. Ja, gerne. Außerdem haben wir jetzt hier ein Getränk. Ja, dann macht's jetzt mal alle, kommen jetzt alle auf, nicht so heimlich. Alles mal kurz zischen und dann... Muss ich das jetzt trinken? Nein. Ich habe hier noch ein echtes Männergetränk, Coca-Cola Zero. Aber Philipp, ganz unter uns, ich habe die fundierte Vermutung, dass das Landbierparadies hier bei dir ums Eck Floramatte verkauft in Kisten. Hatten sie neulich nicht? Weil ich war schon dreimal da und wollte andere Mate-Sorten und sie hatten irgendwie nur eine, die echt nicht so toll geschmeckt hat. Ich habe neulich eine getrunken, die war echt furchtbar auf dem OMR-Festival. Was war das gleich wieder? Weiß ich nicht, aber bei Mate-Getränken gibt es wenig Licht und viel Schatten. Das Landbierparadies, was bei dir ums Eck ist, ist aber ohne Wirtschaft, oder? Oder welches ist es hier? Es gibt zwei. Das eine ist wirklich der Laden, das andere ist die Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist auch nicht so weit weg von hier. Es gibt mehrere Wirtschaften und es gibt mehrere Läden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, von einem gibt es mehrere. Also Wirtschaften gibt es garantiert mehrere. Ja, da gibt es mehrere Wirtschaften und also für alle, die in der Region jetzt nicht sich so auskennen in Nürnberg, es gibt einen Laden, der heißt Landbierparadies und die haben Biere aus der Region, die man nicht im Supermarkt kriegt. Und der ist so ein bisschen... Naja, schon, aber die haben sich halt spezialisiert, einfach regionale Biere, regionale Biere anzubieten. Genau, und die schmeißen auch eher welche raus, wenn man die einfach überall kaufen kann, weil sie eher so ein Spezialitätenladen sein sollen. Und für mich als Nicht-Biertrinker ist das Ding total super, weil wenn ich weiß, Mensch, ich will jemand was mitbringen, so als Geschenk, wie so, oh, hier ist ein guter Wein, dann gehe ich rein und sage, oh, der trinkt ungefähr gern das und das und das, ich möchte gern das ausgeben. Und dann sagen die, alles klar, lieber irgendwie einen Kasten vermischt die lustige Dinge oder ein paar kleine Köstlichkeiten und dann stellen die einem was zusammen. Also die haben da wie so Weinkenner, Bierkenner. Ein Bierista. Und die, sozusagen. Wirtschaften und den einen Biergarten, den sie haben, sind auch sehr empfehlenswert. Unter anderem gibt es da ein Seidler, ein 0,5er Bier und ein Schweinsbraten mit Salat für 7,20 Euro mitten in Nürnberg. Okay. Ein Traum. Die sponsern uns übrigens nicht. Aber ich würde mich auch gerne von denen sponsern lassen. Aber hallo. Ich bin so käuflich. Wir waren neulich in der Schäuferler Wirtschaft. Das fand ich auch schön. Tatsächlich. Das stimmt. Und wisst ihr was? Es könnte jetzt tatsächlich vom Timing her sein, dass das Interview mit uns die Leute auf diese Folge hinbringt. Welches Interview? Ob das jetzt jemand versteht, dass wir wurden von der Schäufeler Wirtschaft interviewt? Nein, wir wurden in der Schäufeler Wirtschaft interviewt von den Nordbayerischen Nachrichten. Beziehungsweise von der Lisa. Liebe Grüße von hier aus. Und vielleicht stößt eben die eine oder andere Person gerade zu uns über diesen Artikel, der vielleicht dann irgendwann mal draußen ist. Ich möchte jetzt nicht den Klugscheißer spielen, aber sind es nicht die Nürnberger Nachrichten? Was habe ich gesagt? Der Nordbayerische Verlag ist es, oder? Nordbayerische Verlag, ja. Ich glaube, die Webseite ist Nordbayern Info. Aber ja. Ich glaube, es könnte gut sein, dass der Nordbayerische Verlag was anderes ist. Das ist geil, wie wir hier alle irgendwas glauben. Dann möchte ich mich für das Verhaspeln entschuldigen. Ich check noch mal kurz, ob wir wirklich aufnehmen und dann, glaube ich, können wir auch loslegen. Das wäre schon schade, wenn das bisher alles weg gewesen wäre. Das wäre schon schade, was wir da alles verloren hätten. Hey, die gute Mate. Die was? Die gute Mate. Ich möchte ganz kurz eins, oder wollt ihr noch irgendwas loswerden? So, jetzt wird's dann nämlich, jetzt müsst ihr euch anschnallen. Nein. Okay, also was mich besonders gefreut hat, neulich habe ich, ich bin ja ein großer Fan des Zeitsprung FM Podcasts, den ihr sicherlich auch alle kennt. Da ist auch der Daniel Mesner, der uns als Podcast-Pate überhaupt zu diesem Projekt überredet hat. Ja. Und die haben neulich, ich glaube zufällig, ein Thema aufgegriffen, das wir auch schon mal in einer unserer Podcast-Folgen hatten. Ach, und zwar unsere gute Frau Gesche Margarete. Ah! Und das kann ich an der Stelle natürlich sehr empfehlen. Und das finde ich sehr witzig, weil das ist nämlich, ich habe die Folge gerade angehört, da war ich schon mitten in der Vorbereitung für unsere aktuelle Folge, die wiederum auch schon mal Thema bei Zeitsprung FM im Podcast war. Nein, doch. Oh, da packe ich einen Link dazu in die Shownotes. Ich werde euch jetzt noch nicht verraten, welches Thema, welche Ausgabennummer, aber das kommt dann alles am Ende noch. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und der Podcast. Du weißt, dass es so Wurstringe gibt, ne? Die haben faktisch quasi kein Ende. Wow. Hammer, ne? Ich muss an Escher denken und es gibt doch dieses, wie heißt dieses Spiel? Wo du hier Monument Valley, irgendwie so? Ja. Genau. Ach, und an MC Escher? Ja, an den Herrn MC Escher in the House. Und der Frank Underwood in House of Cards spielt ja ab und zu Computerspiele. Was? Ja, der spielt ganz viel Call of Duty und zum Beispiel und der spielt auch dieses Monument Valley mal. Da muss ich jetzt gerade andenken. Ey, wie du halt jetzt schon, bevor es überhaupt losgeht, anfängst, hier Themen zu zerlegen, das ist so geil. Das Was zu zerlegen? Naja, hier so abzudriften. Hast du den Escher vorbereitet? Das finde ich einigermaßen so spektakulär. So abzudriften, nee. Aber wie kamst du jetzt überhaupt auf den Escher? Mein Hirn funktioniert so. Das eine gute Ausrede für alles. Ja, ne? Tatsächlich. Warum sind die 180 gefahren? Hier ist eine 30-Zone. Mein Hirn funktioniert so. Hey, ich sag das nicht. Im Jahr 1853 wird Thomas Dudley in Tollsbury im Südosten Englands geboren. Er ist der jüngste von drei Söhnen des ehemaligen Steuereintreibers und professionellen Seglers George Dudley. Ich lasse es mit dem Steuereintreiben sein. Ich segle lieber. Also von den Steuern ans Steuer fand ich ganz nettes. Jetzt muss ich unterbrechen. Der Dominik hat mir vor der Folge hoch und heilig versprochen, dass er mir hier nicht wieder den ich schlaf fast ein Dominik machen wird. Und jetzt sitzt er schon da und gähnt. Du weißt schon, dass du hier zwei Stunden echt ein hartes Thema vor dir hast. Aber hart im Sinne von? Konzentrier dich einfach. Was geht um die Rolling Stones? I can't get no. Seine Mutter stirbt, als der kleine Tom 6 Jahre alt ist. Und weil der Papa ebenso wie die beiden großen Brüder zur See fahren, kommt er bei Verwandten unter. Er ist ein in sich gekehrtes Kind, das mit seinen roten Haaren, seiner geringen Körpergröße und seinem bleichen, pickligen Gesicht früh lernt, mutig die Fäuste zu schwingen. Das Thema Schule ist kompliziert. Zum einen kostet sie viel Geld, zum anderen ist eigentlich immer irgendeine Ernte- oder Saisonarbeitszeit, in der der kleine Tom mit anpacken muss. Seine einzige Ausbildung ist der wöchentliche Besuch in der Sonntagsschule. Später wird er sich mit ein paar Büchern selbst das Lesen und Schreiben beibringen. Es gibt zwei große Festlichkeiten in Tollsbury: der Gooseberry-Jahrmarkt am Ende der Erntezeit und das Fest im späten September, wenn alle Segler und Seemänner von der Yachtrennsaison nach Hause kommen. Tatsächlich ist es so, dass die Seemänner speziell aus jener Gegend sehr gefragt sind. Die unwirtlichen Gewässer um Essex bringen einen besonderen Schlag Segler hervor, der gerade in Bootsregattas zu überzeugen weiß. Überhaupt sind solche Yachtrennen der heiße Scheiß im späten 19. Jahrhundert. Nach den Napoleonischen Kriegen boomt das Geschäft mit den Yachten. Wobei haben die eigentlich was mit den Neapolitaner-Schnitten zu tun? Jetzt versuch das ernsthaft zu sabotieren. Wenn du mir jetzt. Es tut mir leid, es hat sich so angeboten. Neapolitaner in den Kopf setzt, schön. Wenn hier Napoleon steht, ja, werde ich da garantiert. Also, lese den Abschnitt vielleicht nochmal vor. Soll ich? Möchtest du das rausschneiden, ja, Philipp? Nein. Dann lese ich ihn auch nochmal vor. Schade. Wobei die industrielle Revolution die nötige neureiche Gesellschaftsschicht hervorbringt. Also, die Leute hatten damals zum ersten Mal wirklich Zeit und den Kopf, sich mit sowas wie Yachtrennen auseinanderzusetzen, aber auch das Geld. Und zum ersten Mal sind die Hochseegewässer, also die 7 Weltmeere, auch annähernd ungefährlich. Also annähernd, sagen wir mal vergleichsweise. Aber was haben sie ungefährlich gemacht? Neue Segeltechnik oder? Ja, also einerseits hat sich die Bootstechnik natürlich verbessert und andererseits hatte man, glaube ich, so das Thema mit den Piraten dann irgendwie irgendwann mal im Griff. Also, okay. Ja, ich glaube, das waren so die zwei Hauptfaktoren. Das führte jetzt dazu, dass die stinkreichen Männer aus der Zeit sich einfach ein paar dekadente Rennjachten gekauft haben und sie mit angeheuerten Crews ausgestattet im Sommer über von Regatta zu Regatta schicken. Also hier so ein feiner Herrensport quasi. Mhm. Natürlich landet auch Tom Dudley nach einigen Stationen als Schiffsjunge, Schiffskoch, Schiffsmetzger, Schiffsmart und Schiffswas auch immer schlussendlich beim Bootsrennen. Ich finde immer noch, Tom Dudley klingt ein bisschen wie Sir, kann ich noch ein bisschen mehr Suppe haben? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, dass ein Boot einen eigenen Metzger hat. Schlachten die vor Ort? Ja. Naja, es gibt halt manches Fleisch, das verdirbt ja sehr schnell, wenn du nichts mitmachst. Ja, aber deswegen wurde auch extra gepökelt. Naja, aber du musst dir überlegen, wir sind ja jetzt unterwegs auf Schiffen, wo eher ein bisschen Luxus angesagt ist. Und wenn halt der feine Herr sozusagen Fasan haben will, aber sagt so gepökelt, ich möchte hier feinen Fasan haben und jetzt einfach imaginär, der Fasan verdirbt schnell, dann brauchst du halt jemanden vor Ort, der sich ordentlich mit Fleischaufbereitung auskennt. Das ist aber, glaube ich, nicht der Hauptgrund. Es ist tatsächlich schon so, dass dieses ganze Fleisch haltbar machen, ja, pökeln. Du kannst auch sehr gut, sehr minderwertiges Fleisch pökeln und damit über Jahre hinweg haltbar machen. Das fanden aber die ganzen Matrosen eigentlich nicht so geil. Die haben dann irgendwann angefangen, auf Schiffen anzuhören, wo die Verpflegung einfach auch besser war. Und also eine große Revolution war das Einkochen von Fleisch und in Dosen verpacken. Das war aber da in der Zeit jetzt noch nicht wirklich massentauglich. Und dann blieb einem eigentlich nichts anderes übrig, als so ein paar Schweine und Hühner mitzunehmen. Man hat es auch mit Kühen versucht, aber Kühe wurden einfach dauernd seekrank. Und es haben echt nur irgendwie die kleineren Tiere ganz gut mitgemacht. Und dann hat man die halt geschlachtet und irgendwo auf einer Insel unterwegs dann irgendwie Nachschub an Bord. Was macht denn ein Bootmetzger die ganze Zeit? Ja, das ist in der Regel, ist das nicht ein eigenständiger, eigens dafür abgestellter Bootmetzger, sondern der ist halt irgendwie der Koch, der hat auch metzgert. Okay, ich belasse es jetzt dabei. Danke, Dominik. 1877 lernt Thomas während einer der Regattas Philippa Julian kennen. Die Gute ist 7 Jahre älter als er und auch etwas größer, was ihn aber nicht davon abhält, sie zu heiraten und ihr zwischen 1880 und 1883 in kurzer Abfolge 3 Kinder zu machen. Oh. Philippa. Philippa. Ja. Sehr schön. Ja. Gibt es von deinem Namen eigentlich eine weibliche Version? Es gibt Dominika, es gibt Philippa offensichtlich. Gibt es eine Jürgine? Ich hoffe nicht für diese Frau. Nee. Bestimmt gibt es irgendwas wie Jüne oder sowas. Also irgendeine weibliche Form. Wie hast du mich genannt? Ich sagte, vielleicht gibt es sowas wie eine weibliche Form, die dann Jüne heißt oder sowas. Wer weiß? Wer weiß das schon? Eigentlich plant Tom schon seit geraumer Zeit den Wechsel vom See zum Landmann, aber als ein Geschäftspartner ihn um seine gesamte Investition prellt, ist er mehr denn je auf der Suche nach lukrativen Seefahrtsjobs. Einer dieser Jobs kommt 1884 in Form des australischen Anwalts Jack Want. Der hat auf seinen Reisen durch England ein Auge auf die Mignonette geworfen, eine betagte Rennjacht, die schon einige Preise eingefahren hat. Sagt euch der Schiffsname was? Gar nichts. Sehr gut. Das Schiff, das für 400 Pfund den Besitzer wechselt, ist zu groß, um es als Fracht auf einem großen Transportschoner oder gar einem Dampfschiff zu transportieren. Also der Australier hat sich eine Rennjacht rausgesucht und wollte damit in Australien logischerweise an Regattas teilnehmen. Und jetzt muss er die überführen und weil die nicht auf dem Boot passt, braucht er eine Crew, die für ihn nach Australien fährt. Blöde Frage, wäre es bei Schiffen möglich, sowas hinten anzuhängen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Wie bei so einem Fahrrad gibt es so Fahrradanhängerstangen, wo du Kinderfahrräder anhängen kannst, wo dann das Vorderrad so in der Luft hängt. Genau. So stelle ich mir das gerade vor. Das ist eine schöne Idee. Kurz der Vollständigkeit halber, die Mignonette hat 30 Tonnen und war ursprünglich mal ein Fischerboot, das irgendwann zur Rennjacht umgebaut wurde. Sie hat 50 Fuß Länge, also rund 15 Meter, kann 16 Tonnen in ihrem Bauch laden und nochmal 3 Tonnen auf Deck. 3 Tonnen auf Deck. Verzeiht mir. Ich komme aus Franken. 3 Tonnen auf Deck. Ja. Ein Fischerboot, das zur Rennjacht umgebaut wurde. Und dann sogar noch Preise gewinnt, finde ich auch. Das ist ziemlich episch tatsächlich. Die Flotte Makrele. Ich meine, diese Regattas, die gehen schon auch halt so über mehrere Tage und so. Ne? Also das ist jetzt nicht so hier 500 Meter Schnellbootrennen, sondern das ist dann schon was, wo es nicht nur auf nackte Geschwindigkeit ankommt. Aber also sind wir mal ehrlich, so viele Fischerboote, die ein erfolgreiches Zweitleben als Rennjacht haben, wird es nicht geben. Sagen wir so, ich kenne nicht so viele. Also ihr könnt euch jetzt ja sicherlich schon denken, was passiert. Dieser australische Anwalt heuert den englischen Seefahrer an, von dem ich gerade schon in epischer Breite erzählt habe. Ja. Und der hat zwar erst etwas Zweifel, weil das Boot eigentlich ziemlich klein ist für so eine lange Fahrt und er auch nicht allzu viel Hochseeerfahrung hat, aber nach etwas Bedenkzeit sagt er schließlich zu. Ach, was soll schief gehen? Ja, seine Seefahrerkumpels erzählen ihm einiges, was da so schief gehen könnte und versuchen ihm das auszureden, aber er macht es trotzdem. Warum macht das? Er soll dafür... Weil es kann. auch das. Eine extrem männliche Ansicht. Er soll dafür 100 Pfund kriegen als Anzahlung und nochmal 100, wenn er in Australien ist. Also im Verhältnis zum Boot, das ist so der halbe Preis fürs Boot, das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Menge Geld. Aber nur für ihn oder für seine Crew und alles? Mit inbegriffen ist, er muss sich um die Crew und den Proviant kümmern und das Schiff auch quasi hochseetauglich machen. Aber ihm reicht das Geld trotzdem, dass er seine Familie dann nachholen kann und Down Under ein neues Leben beginnen. Also deswegen sagt er... $100? Mit $200, wenn du richtig zugehört hast. Pfund, hätte ich gedacht. Pfund. Niemand hört hier irgendjemanden zu. Ja, aber, nicht mal ich mir. Aber Sekunde mal, warum möchte er denn unbedingt ein neues Leben anfangen? Naja, er will mit seiner Familie halt zusammen sein. Und als Seefahrer ist er doch ein recht anstrengendes Leben. Und er ist als so Rennjacht Fahrer ist er halt so den ganzen Sommer über unterwegs und muss im Winter dann irgendwo an Land malochen und aber wie wäre das jetzt in Australien anders? Was ist das, seine Vision? Ich glaube, seine Tante hat da irgendwie so ein Geschäft und da könnte er mit einsteigen. Okay, verstanden. Und wie gesagt, mit ein bisschen Startkapital kann er da eigentlich ganz gut mit seiner Familie zusammen neu anfangen. Also muss er jetzt erstmal eine Crew finden. Im Dunstkreis der Seefahrt gibt es in jener Zeit insgesamt ziemlich viel Gesindel. Es ist nämlich durchaus gängige Praxis, dass Seeleute erst von professionellen Damen bezirzt und dann abgeführt werden. Und wenn sie bewusstlos sind, gerade so auf dem auslaufenden Schiff verschleppt werden und dann halt dafür mehrere Monate als Matrosen irgendwie angeheuert sind quasi. Mhm. die kommen dann zu sich, das Geld ist weg und ja, in der Regel auch die Küstenlinie am Horizont. Tom hält nicht so viel von dieser Art der Anwerbung. Er will Seemänner an Bord haben, die freiwillig mit ihm fahren und auf die er sich auch verlassen kann. Ja, und es müssen Männer mit Bärten sein. Also ich bin raus. Das ist relativ naheliegend. Und er macht aber ein gutes Angebot. Also er bezahlt überdurchschnittlich, er verspricht jedem an Bord wöchentlich 6 Pfund Rindfleisch, fast 4 Pfund Schweinefleisch, außerdem ein Pint Erbsen, was ich ein sehr schönes Maß finde für Erbsen, 7 Pfund Hardtack, also das ist Schiffszwieback, das ist ja so extrem trocken und hart gebackenes Brot, das ziemlich lange hält. Und das ist insgesamt eine ganz gute Bezahlung. Also gerade beim Essen sparen andere halt drastisch. Aber er zahlt nur das Essen quasi. Nein, es gibt schon auch so eine Bezahlung für ihn. Ah, okay. Also. Aber wie schön auch so die Parallelen, wenn ich überlege, in Franken, gerade in der ländlichen Ecke, da gilt ja bis heute eine große Menge Fleisch als richtig was wert. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass man sagt so, ja, wie ist denn deine neue Arbeit? Also die Kantine ist gut, da gibt es jeden Tag ein Mottschnitzel, es ist riesig. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Argument. Für Seefahrer ist das echt ein ganz gutes Argument. Ja. Ich glaube schon. Und es kommt auch noch dazu, also dass er auch noch Tee, Zucker, Wasser und Mehl verspricht, also die, dass sie wirklich auch unterwegs Brot backen können und so. Es gibt aber insgesamt einen Haken, kein Alkohol an Bord. Da-da-dam. Aus religiösen Gründen? Oder hat er Angst, dass es, beziehungsweise schlechte Erfahrungen, oder hat er einfach Angst, dass es dann drunter und drüber geht? Ja, ich glaube, dass das nichts mit Religion zu tun hat, sondern er hat einfach keinen Bock auf besoffene Leute an Bord. Ja. Gerade in so einem kleinen Schiff. Ja, hätte ja auch sein können, dass er irgendwo streng religiös ist und sagt, Alkohol ist des Teufels und... Also er ist gottesfürchtig. Ich glaube, er ist auch selber ein ganz guter Trinker, aber er weiß halt auch einfach, was passiert, wenn die Leute an Bord besoffen sind. So. Ja, er trennt Arbeit und Vergnügen. Ja, jetzt ist es aber so, dass Alkohol jetzt nicht nur zum Vergnügen an Bord wichtig ist, sondern vor allem nimmst du Alkohol halt, um Wasser genießbar zu halten. Ja? Also du kannst in so einem Schiff nur sehr begrenzt Wasser mitnehmen, ohne dass es schlecht wird. Und in der Regel trinken Seemänner Wasser nur so die ersten Tage auf der Reise, vielleicht Wochen, weiß ich jetzt nicht genau. Später gibt es dann meistens Bier oder halt regionale alkoholhaltige Getränke, wenn sie irgendwo Wein einkaufen oder wenn sie in der Karibik sind, halt Grog, wo sie dann Rum und Wasser mischen. Ist Grog einfach Rum und Wasser gemischt? Und 50-50. Zucker. Ach, nee. Schmarrn, echt? Wüsste ich jetzt nicht. Ich hätte immer gedacht, Zucker kommt doch rein. Ist nicht Rum einfach auch eh schon wahnsinnig zuckerhaltig irgendwie? Ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach 50-50 Wasser rum. Aber nagel mich nicht drauf fest. Vielleicht ist auch Zucker drin. Und der Alkohol in einem Standard-Schnappes oder Rum zähle ich jetzt auch mal als Schnaps, der desinfiziert quasi das Wasser. Genau. I wasn't aware. Also ich glaube, du musst nicht 50-50 gleich mischen, aber tendenziell killst du halt doch einiges an Bakterien oder Dingen, die du nicht in deinem Trinkwasser haben willst. Aber 50-50 ist halt ein geiles Mischverhältnis für Rum. Das ist ja auch zum Beispiel, das habe ich mal gehört, dass die alten Römer ja auch immer so latent angeschickelt waren, weil die halt das Gleiche gemacht haben, was ihr gerade schildert, nur mit Rotwein, mit Wein. Das ganze Mittelalter war ein einziges Besäufnis, weil Wasser einfach echt ein Problem ist. So, das ist ja auch ganz stark, warum Bier in der Region hier so stark ist. In der Mangelung an sauberen Quellen und Brunnen, Bier ist halt sauber, weil da ist ein bisschen Alkohol drin, das ist abgekocht und das hält sich auch noch. Krass. Der Hammer. Also was man auch natürlich machen kann, ist unterwegs Wasser abkochen, aber das hängt natürlich auch immer sehr stark von den Möglichkeiten auf so einem Boot ab. Und, ist auch ein Mordsaufwand. Wie auch gerade das Wetter Brennholz, ist. Das du brauchst und offenes Feuer auf dem Holzschiff, das ist halt auch echt ein bisschen schwierig. Tom verspricht seinen Crewmitgliedern außerdem noch für eine Rückfahrgelegenheit nach England zu sorgen oder eine Anstellung in Sydney, wenn sie denn bei ihm bleiben wollten. Wow. Ich muss noch ganz kurz, habe ich total überlegt, an was ich noch denken musste. Ich habe die Tage ein Foto gesehen von Led Zeppelin, die irgendwie 1970 ihren eigenen Jet hatten, wo ein offener Kamin drin war. Was? Die hatten einen offenen Kamin in ihrem Privatjet. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Sehr gut. Aber gut, mach weiter. Der 38-jährige Edmund Ned Brooks ist der Erste, der zusagt. Ein erfahrener Seebär und Schiffskoch, den Tom schon ewig kennt. Ned ist großgewachsen und stämmig, mit schwarzen Haaren, dunklen Augen und nachdenklichem Blick. Und ein großartiger Trinker, der Gerüchten zufolge vor seiner Familie flüchten möchte. Wow, beste Voraussetzung. Der Nächste, da stimmt zumindest die Motivation. So, kannst nichts sagen. Rückfahrt, nee, bitte nicht. Oh Gott. Der Nächste an Bord ist der Mart James Haynes. Ebenfalls ein gut ausgebildeter und erfahrener Schiffsbenutzer. Haynes wie Heinz? Highness. Ah, okay. His Highness. Nein, wie High und Ness. Ja. Der vierte im Bunde ist Richard Parker, ein 17-jähriges Greenhorn, den Tom aber nicht explizit als Schiffsjungen, so wie man es halt sonst mit so jemandem machen würde, sondern als echtes Crewmitglied anheuert und dem er sogar verspricht, ihm unterwegs Lesen und Schreiben beizubringen. Also wow. Der ist 17, aber der hat auch schon einige Erfahrungen, zwar nur auf Inlands, mit Inlandsbootsfahrten, so auf dem Fluss, aber man braucht ja halt auch immer so ein bisschen Hiwi an Bord. Als erste Gedanke gerade, mir ist klar, das Ganze muss irgendwie furchtbar enden, weil wenn jetzt die Story wäre und dann fahren sie dahin und das war's und alle sind glücklich, dann wäre die Story keine Story. Aber wenn sie dann mit einer selbstgebauten Kiste in dem Flugzeug zurückfliegen, vielleicht. Wer macht denn sowas? Spaghetti. Aber die Frage für mich ist jetzt vielmehr, oder besser die Beobachtung vielmehr, ist gerade, eigentlich macht der im Moment scheinbar noch recht viel richtig. Er bezahlt seine Leute gut, ist jetzt ordentlichen Proviant und bis jetzt ist seine Auswahl an Leuten nicht vollkommen Banane. Was soll also schiefgehen? Richards Familie ist vehement gegen die Unternehmung, aber sie schaffen es nicht, sie ihm auszureden. Noch bevor die Reise losgeht, bringen Gerüchte über den schlechten Zustand der Mignonette Haynes dazu, einen Rückzieher zu machen. Also einer kneift schon, bevor es überhaupt losgeht. Das ist nicht zu tun. Und das ist aber eine gute Frage, ne? Wenn du so viel für die Überfahrt kriegst, ist das Schiff... Wo ist der Haken? Ja, genau, aber wenn das Schiff nur doppelt so viel wie das gekostet hat, was ich für die Überfahrt bekomme, ist dann vielleicht das Schiff in so einem scheiß Zustand, weil es so billig war, dass ich mir echt Gedanken machen sollte, fahre ich mit dem Ding wirklich zur See? Also ich habe das jetzt ja andersrum argumentiert. Schön, dass du jetzt die Argumentation komplett rumdrehst. Ich habe einfach gesagt, der zahlt ihm so wahnsinnig viel für die Überführung von diesem Schiff. Aber genau, und deswegen bin ich gerade, vielleicht ist ja andersrum, vielleicht bezahlt er ihn zwar gut, aber das Schiff ist so im Eimer, dass der sich denkt, naja, in Summe, wenn es klappt, super, wenn nicht, naja, das Schiff war echt billig. Schade, dass wir es niemals erfahren werden. Ist ein interessanter Punkt. Schade, dass wir es niemals erfahren werden. Sowas Blödes auch. Interessant ist, dass der jetzt einen Rückzieher macht, obwohl er eigentlich schon versprochen hat, dass er mitfährt. Und das ist natürlich ein schweres Vergehen. Also Tom könnte ihn jetzt tatsächlich dafür wirklich vor den Kader zerren und ihn auch ernsthaft bestrafen lassen. Also das ist ein, unter Seefahrern ist das so. Geht gar nicht. Aber gibt es einen Hintergrund dazu, warum das nicht geht? Naja, nee, weil das ist tatsächlich ein Problem in der Seefahrt in der Zeit, dass die Kapitäne oder die teilweise auch die anheuern, die diese Crew anheuern, dass die Leute einfach scheiße behandeln, schlecht bezahlen und dass die dann am nächsten Hafen einfach davonlaufen. So, ja. Und das ist natürlich was du irgendwie dann ahnden musst, weil sonst sucht sich jeder einfach irgendwie gerade das schönste Schiff und dann kann ja überhaupt keiner mehr irgendwie ernsthaft. Das ist ja tatsächlich auch ein spielerisches Element in ganz vielen Computerspielen, wo du zur See fährst und einen Kapitän spielst, das ist dann heißt, wenn du ausläufst? Ja. Ja, so und so viele Männer sind von der Crew nicht zurückgekommen, die sind an Land geblieben und sind weg. Sid Meier's Pirates. Das zum Beispiel, wenn die Moral niedrig ist. Gang und gäbe. Der Haynes ist fort, danke. Ich habe jetzt gerade den Absatz gesucht. Tom bevorzugt ihn aber nicht dafür, irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen, sondern lieber nach einem Ersatz zu suchen, auf den er sich auch wirklich verlassen kann. Also er hätte jetzt ja einklagen können, dass er trotzdem mitkommt. Ja, aber der will Leute haben, wo die Moral hoch ist und die echt Bock haben. Aber wenn du halt nur zu viert auf so einem Kutter bist, ist halt scheiße, wenn einer dir dann irgendwie... Ach, Moment, da kommen jetzt nicht noch mehr. Nö. Ach so, hätte ich das noch erwähnen sollen? Oh. Nö, das ist ja auch nur so ein kleines... Einleuchtend, aber irgendwie habe ich mir jetzt vorgestellt, da kommen noch ein paar Leutchen. Es kommt jetzt erstmal der Ersatz, ja, einer ist jetzt wieder weg. Den findet er kurze Zeit später mit Edwin Stevens, einem großen, dünnen Seemann mit fragwürdigem Ruf. Er hat in seiner Vergangenheit einen schwerwiegenden Navigationsfehler begangen und damit schlussendlich sogar ein Schiff versenkt. Ich habe die Karte verkehrt rumgehalten. Ich glaube, es war ungefähr so in der Art. Tom will den Mann aber nicht, und das finde ich eigentlich auch eine geile Einstellung, er will den Mann nicht aufgrund eines Fehlers beurteilen, der schon zig Jahre zurückliegt. Also das war wirklich so das Einzige, was er in seiner Karriere falsch gemacht hat, und er geht auch relativ offen damit um. Ich finde, man könnte ihm jetzt totale Skrupellosigkeit vorwerfen, wenn er nicht selbst mitfahren würde. Das stimmt. Weil sonst würde man sagen, naja, der verheizt die Leute mit dem Wunsch, naja, die Prämie kriege ich schon, wenn sie ankommen, wenn nicht, Pech gehabt. Aber er hängt ja selbst sein eigenes Leben mit rein. Genau, weil wenn er selbst nicht mitfahren würde, dann würde er den Leuten auch nicht so viel Proviant versprechen, glaube ich. So, dann wäre ihm das alles relativ egal. Also er stellt den Stevens trotzdem an und auch als Navigator. Und es ist immerhin auch der Einzige an Bord, der schon vorweisbare Erfahrung mit der Umsegelung des Kaps der guten Hoffnung hat. Also, und jetzt mal direkt zum Segeln als Frage, wie lang ist man denn nach Australien unterwegs? 120 Tage. Wäre so eine normale Zeit? Ist das, was sie planen. Okay, gut. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Ja, ja. Denn die Gerüchte, die den Maat vergraut haben, sind jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ihr ahnt es vielleicht schon. Kurz vorher, also der Tom Dudley hat schon eine Crew angeheuert, um das Schiff von Essex nach Southampton zu überführen, von wo aus man dann eigentlich nach Australien losfahren will. Mhm. Und da sind ihm schon alle dann von Bord, genau das, was ich gerade berichtet habe, am Hafen sofort davongelaufen, weil das Schiff in einem relativ schlechten Zustand war. Oh, oh. Sie mussten schon ganz schön Wasser schöpfen, obwohl jetzt da, die waren in küstennahem Gewässer und das Wetter war wow. ungemütlich, aber nicht katastrophal und es lief schon ordentlich Wasser rein und deswegen sind auch alle dann, haben schnell das Weite gesucht. Okay. Also, was macht er? Er muss natürlich mit dem Ding in die Werft. Wofür auch schon ein schmerzhafter Teil von seiner Bezahlung drauf geht. Mhm. Ja, aber es bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Das war Teil des Deals. Er muss sich jetzt darum kümmern, dass die ihn mit annehmbarem finanziellen Aufwand in einem halbwegs passablen Zustand versetzt wird. Gott, das ist ja eigentlich eine furchtbare Dynamik, dass sein eigenes Geld, das er, um ein neues Leben zu starten, da ja drauf geht, wenn er Reparaturen investiert. Mhm. Wenn er es nicht macht, naja gut, dann säuft er halt ab. Also egal, ob er das Geld ausgibt oder nicht, es könnte ihn in den Arsch speisen. Hm. Eine sogenannte Zwickmühle. Am Morgen des 19. Mai 1884 ist nur Richard Parker pünktlich an Bord. Also das ist der Tag, wo es losgehen soll. Brooks und Stevens müssen von Tom erst aus der Kneipe abgeholt werden. Vielleicht ist auch noch wichtig an der Stelle zu erwähnen, Tom ist der Einzige in der Truppe, der schwimmen kann. Die meisten Seeleute weigern sich, schwimmen zu lernen, damit sie im Falle eines Falles wenigstens gleich absaufen und nicht noch irgendwie einen ewig langen Kampf im Wasser mit Erschöpfung, Hunger, Haien und sonst was irgendwie zu kämpfen haben. Das ist der Grund? Ja. Okay. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass es eher so Aberglaube ist und so, ich will es erst gar nicht als Möglichkeit zulassen, aber das ist ja mal ganz schön hart. Nein. Die meisten, und daher kommt auch so alle Seemänner sind tätowiert, also viele der gläubigen christlichen Seemänner lassen sich auch große Kruzifixe auf die Brust tätowieren, dass wenn sie irgendwo angeschwemmt werden auf irgendeiner Insel, dass sie da hoffentlich jemanden finden, der dann erkennt, oh, die sind christlich und dann werden sie ordentlich begraben. So, das ist die Hoffnung. Krass. Wo sind da wer? Ich weiß auf der anderen Seite nur, dass den Ohrring, den so Seemänner klischeemäßig tragen, dass du oft einen gewissen Wert gedeckelt hat, damit du eben für die Beerdigung aufkommen kannst. Ja, auch ein interessanter Punkt. Ja. Also ihr seht schon, Seefahrt ist ziemlich komplex. Spannendes Thema. Und dann geht die Reise auch irgendwann los. Planmäßige Reisedauer 120 Tage bis Sydney. Mit nur 4 Mann an Bord müssen alle fleißig anpacken, logisch. Selbst der Kapitän und der Maat. Also normalerweise ist der Kapitän an so einem Schiff ja eher so passiv unterwegs, sag ich mal. Mhm. Also er läuft ein bisschen rum, schaut, ob alles klar ist, trifft wichtige Entscheidungen, aber legt jetzt nicht selber Hand ans Steuerrad, so wie man es vielleicht in manchen Filmen sieht. In dem Fall natürlich schon. Damit es überhaupt irgendwie geht, teilt sich die Crew in 2 Teams auf. Also Tom Dudley und Richard Parker arbeiten zusammen, also der erfahrene Kapitän und das Greenhorn. Und in der anderen Schicht arbeiten Stevens und Brooks. Und sie wechseln dann alle 4 Stunden ihre Position. Also 4 Stunden ausruhen, 4 Stunden segeln. Und machen die dann noch zusätzlich Pause nachts? Das oder? Natürlich 7 Tage die Woche ohne Unterbrechung. Nee, ich meine, das Schiff bleibt ja jetzt nicht unbedingt stehen. Ja. Also du könntest natürlich irgendwie ankern, aber du kannst genauso gut auch weiterfahren. Und da wären wir wieder beim beim Thema vom letzten Mal, Schlafrhythmen. Hatten wir das letzte Mal? Bin mir nicht ganz sicher. Kann mich nicht erinnern. Aber ich überlege gerade, wie schlimm das wäre, wenn vielleicht die tatsächlich Alkohol an Bord hätten. Stell dir mal vor, du hast mega mega Rausch und musst nach 4 Stunden wieder ran. Du musst wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich die große Kunst, so durchgängigen Level zu halten und gar nicht mehr irgendwie auszunüchtern. Aber überleg mal, du bräuchtest Alkohol für 120 Tage im Notfall, wenn du vor Ort keinen neuen kaufen kannst, wo auch immer du anlegst. Du bräuchtest Insta-Wein, den du mit Meerwasser anrühren kannst. Stevens ist der Herr über Chronometer und Sextant, also der ist damit der Einzige, der navigieren kann. Ja. Und das ist in der Zeit, ja, so mal genau, mal ungenau, hängt immer sehr stark vom Wetter ab und von den Sternen, die du halt gerade irgendwie anpeilen kannst. Mhm. Oft ist es auch einfach raten. Ja, okay. Wo du dich gerade befindest. Und über Robin Hood Helden in Strumpfhosen, wo der blinde Blinzler ja. Ausschau hält. Ich rate mal, dass niemand kommt. Das ist auch echt immer, das war mir auch nicht klar, das ist immer so eine spannende Diskussion, wenn die so eine Fahrt machen und entgegenkommenden Schiffen begegnen, dann halten die alle kurz an und tauschen sich aus, so was habt ihr da für Erfahrungen, wie ist die Lage, bla bla bla. Und auch, dann wird auch der Positionspunkt quasi verglichen. Und da kommen dann immer spannende Abweichungen von mehreren hundert Meilen raus und dann wird immer diskutiert, wer zuletzt einen zuverlässigen Punkt hat, um diesen Kurs zu korrigieren oder den Punkt zu korrigieren. Und dann weiß hinterher auch immer keiner, wo sie jetzt eigentlich gerade genau sind. So, das ist total spannend. Welche Route wollen die denn so grob abfahren, wenn ich mir jetzt so einen Globus vorstelle? Gleich ganz kurz, noch zur Navigation. In der Regel ist es so, dass die Crew komplett im Unwissen gehalten wird. Also, dass die nicht irgendwie, wenn sie mal, also wie gesagt, man kommt eh dauernd vom Kurs ab und nicht, dass sie daraufhin dann irgendwie in Panik geraten, wenn sie wissen, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei Tage weg bis Land, haben aber eigentlich nichts mehr zu trinken an Bord. Aber so, dadurch, dass die so eng aufeinander sind und so kleine Truppe, kriegt das jeder automatisch mit. Das kriegt man dann schon irgendwie auch mit. Aber im Grunde ist es so, dass nur der Navigator Bescheid weiß und natürlich den Captain instruiert, aber ansonsten weiß normalerweise keiner, wie das mit der Navigation ist. Die geplante Route ist einfach von England Richtung Afrika, also außenrum, nicht durch den, der Suezkanal. Mhm. Das könnte man irgendwie auch fahren, das ist aber irgendwie vom Wetter her irgendwie schwierig und auch mit so einem Boot irgendwie schwierig, habe ich jetzt nicht ganz parat, warum sie die Route nicht wählen. Aber sie fahren strikt nach Süden, um Afrika rum und dann relativ gerade nach Australien. Okay, also, kurz, ist der Suezkanal eigentlich menschgemacht? Ja. Ja. Gab es den zu dem Zeitpunkt schon? Ja. Okay. Spannend. Ich glaube, der ist relativ alt. Das müsste ich mal nachschauen. Macht ihr auch gerne, oder? Hier echt absichtlich solche Fragen stellen, wo ich bin einfach da sehr neugierig, weil Geografie eher eine Schwäche von mir ist. Ja, von mir ist Geschichte eine Schwäche. Brooks hingegen hat keine Schwächen im Feld der Verpflegung. Er ist der Herr über Fleisch und Gemüse in Dosen. Das ist was, habe ich gerade schon gesagt, das ist eigentlich Luxus für die Unternehmen. Das ist relativ neues Verfahren und bisher gab es eigentlich in der Regel auf so einer Überfahrt minderwertiges, jahrealtes, in Salz eingelegtes Fleisch. Also da gibt es teilweise, das ist echt bitter, da gibt es so einen halblegalen Markt mit Fässern von diesem Fleisch, wo die Navy schon jahrelang dieses Fleisch als Proviant mitschleppt und wenn die das dann irgendwann nicht verbraucht haben, geben die das dann wieder zurück in den Umlauf und irgendwer verkauft es dann ganz billig irgendwo hin und dann müssen irgendwelche armen Schweine an Bord das futtern. Ja. Und die sind dann in der Regel auch die beim nächsten Hafen auf ein anderes Schiff umsteigen. Aber die haben zwei lebende Schweine an Bord hier in unserem Fall und damit ist der Vorrat eigentlich auch ganz üppig bemessen. Außerdem werden die unterwegs, so der Plan, mal bei Madeira kurz rechts ranfahren und auch am Kap der Guten Hoffnung nochmal halten und aufstocken. Ja. Rechts ranfahren. Warnblinker rein. Ja, das ist doch totaler Quatsch. Das sind doch Engländer. Die fahren links ran. Das Problem mit dem Wasser an Bord haben wir ja schon besprochen, wie man das löst. Also man kann einen Metalltank zum Beispiel verwenden an Bord. Das haben die aber nicht gemacht, weil das Boot dafür einfach nicht geeignet ist. Moderne Schiffe haben Entsalzungsapparate an Bord. Also das war in der Zeit einfach auch noch nicht verbreitet. Was die machen ist dann, sie kaufen auf Madeira Limetten und schmeißen sie ins Wasser, um den fauligen Geschmack zu übertünchen. Die Geburtsstunde des Caipirinha. Die Fahrt nach Süden geht ganz gut an. Nach zwei Tagen treffen die vier Australienfahrer schon auf ein entgegenkommendes Boot, die Lady Evelyn, und tauschen Briefe und Neuigkeiten aus. Die Flickarbeiten in der Werft von Southampton haben die Mignonette in einem, ich nenne es mal, okayischen Zustand versetzt. Sekunde, Briefe? Ja, ja. Das ist so. Mit mir gehen, ja, nein, vielleicht. Naja, nee, aber das hätte ich vielleicht gerade auch noch dazu erzählen können, wenn sich Boote unterwegs treffen und dann irgendwie Neuigkeiten austauschen, dann nehmen die gegenseitig auch die Post entgegen. Also, weil die meistens ja das andere Boot dann dahin fährt, wo die herkommen. Ja, und verstanden. So geben die dann Nachricht, dass mit dem Boot alles okay ist, wie weit die schon gekommen sind und so weiter. Ich habe mir die Tage ernsthaft überlegt, Zettelchen im Unterricht gibt es, glaube ich, nicht mehr, weil die Kiddies sich garantiert einfach WhatsApp schreiben. Aber sind nicht Handys in der Schule verboten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der gute alte Zettel wird nicht so schnell sterben. Wollen wir es hoffen? Naja, einen Vorteil hat ein Zettel natürlich, du brauchst nicht die Telefonnummer von der Person, die du schreiben möchtest. Ohne WhatsApp kann man nicht schnell essen. Wenn du in der 5. Klasse wieder Drogengeschäfte ausgedealt hast im Geschichtsunterricht. Ja, ich weiß nicht, was ich in der 5. Klasse im Geschichtsunterricht gemacht habe, aber höchstwahrscheinlich nicht allzu gut aufgepasst, aber das, das sollte klar sein. Also, die Mignonette ist in einem Zustand, der ist okay, aber nicht geil. Ja? Das alternde Holz lässt noch immer an der einen oder anderen Stelle Wasser durch, aber davon lässt sich jetzt ein richtiger Seemann auch nicht erschüttern. Also die haben Pech an Bord und flicken das ein bisschen, sie haben Handpumpen an Bord und haben sie damit das eigentlich ganz gut im Griff. Ja. Also da machen die sich echt, das finde ich auch erstaunlich, keinen Kopf drum. Wie weit sind wir gerade schon? Naja, wir sind zwei Tage gefahren. Ich glaube, wir sind noch irgendwie so auf der Höhe von Frankreich oder so. Der Kapitän findet tatsächlich sogar Zeit, wie er versprochen hat, dem jungen Richard Parker etwas Lesen und Schreiben beizubringen, sodass der noch vor Madeira sogar selbstständig einen Brief in die Heimat schreiben kann. Wow! Also, ich habe hier es Brief genannt, es ist vielleicht tatsächlich eher ein kurzer Zettel. Ja. Aber Brooks, wie schön. Brooks kann die Fahrt aber nicht so recht genießen. Ein fauler Zahn verdirbt ihm die Laune und sein gesamtes Gesicht schwillt langsam immer mehr an. Jetzt hätten sie zwar Opium an Bord, aber sowas ist für ganz schwere Fälle reserviert und jetzt so läppische Zahnschmerzen ist jetzt normalerweise kein Fall, in dem man Opium verabreicht. Fakt ist aber, wenn man nichts unternimmt, dann gibt es ein Problem. Also man müsste eigentlich zum nächsten Doc, der irgendwie den Zahn zieht, aber der ist... Der Zahn muss raus. Der ist ein Stück weg und der Kapitän nimmt sowas logischerweise einfach selber in die Hand. Jetzt klopft er erstmal mit dem Messer so ein bisschen die Zähne ab, ja, bis er den findet, bei dem der Matrose jaulend aufschreit. Oh Gott. Dann wickelt er eine Schnur drum, zieht einmal kräftig, während die anderen beiden den Kopf von Brooks festhalten. Problem gelöst, weiter geht die Fahrt. Erstaunlich wenig schlimm. Das ist nicht so schlimm. Naja, also ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt passieren erstmal schlimme Dinge. Kommt noch. Spoiler! Am 2. Juni erreichen die vier Madeira. Sie kaufen Wasser und Limetten, um das Wasser länger schmackhaft zu machen. Außerdem Tabak, Früchte, ein weiteres Schwein und ein paar andere notwendige Dinge. Ich wollte gerade sagen, da hast du auch gleich Vitamin C. Ja, ist das skorbutmäßig? Vom Schwein. Ja, auch klar. Wie mein Vater. Wenn du ein Schwein hat alles, was man braucht. Wenn du ja, dem Schwein doch, Limetten fütterst. Ja, aber deswegen liegt doch auf einem Schnitzel oben drauf ein Stückchen Zitrone. Gegen das Skorbut. Na, freilich. Das ist ein interessanter Gedanke. Ohne lange Pause nehmen sie die Fahrt wieder auf und erblicken kurze Zeit später zum ersten Mal das Kreuz des Südens. Ein Sternbild, das man logischerweise nur im Südhimmel sehen kann. Am 17. Juni, nach 29 Tagen auf See, überquert die Mignonette den Äquator. Für Tom und Richard ist es das erste Mal. Wow. Und normalerweise würde sich die Crew jetzt traditionell besaufen. Mhm. Aber die Mignonette ist ja so trocken wie... Sucht euch selber einen dummen Vergleich. Sie selbst nicht. Was? Ja, weil da immer mal wieder Wasser reinläuft. Stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Den hätte ich da auch selber hinschreiben können. Jetzt vor Feier des Tages tun sie jetzt ein Schwein schlachten. Nee, die Partylaune ist jetzt nicht so, geht gerade nicht durch die Decke. Sie haben nämlich jetzt kurz davor ein Hai entdeckt und ein Hai... Im Boot! Der ist reingekommen, da war ein kleines Loch. Der Heinz, der ist ja vorher schon abgesprungen. Der Heinz. Aber Seefahrer sind jetzt ziemlich... Oh Mann, habe ich mich verplappert. Seefahrer sind ja ziemlich abergläubisch und ein Hai wird als Vorbote eines Todesfalls an Bord interpretiert. Dramatisch. Die Fahrt geht... Ene, mene, mu und raus. Scheiße. Halte diesen Gedanken. Die Fahrt geht hin und wieder mal von einer Flaute unterbrochen weiter nach Süden. Ich tippe auf den Jungen. Das Wetter schlägt dann aber plötzlich um. Aufgrund des hohen Seegangs können sie an Bord nicht mal mehr Wasser kochen. Dabei ist das mitgebrachte H2O mittlerweile auch mit Limetteneinlage kaum mehr genießbar. Das Witzige an solchen Stürmen ist, die dauern oft mehrere Tage. Dann ist man im Auge und dann geht die Schaukelei nochmal so richtig los. Der junge Richard wird in der Zeit ordentlich seekrank, also der ist bisher ja nur innerlandes quasi Boot gefahren und er kann über Tage hinweg überhaupt keine Nahrung drin behalten. Oh Gott, der Arme. Das was seine Arbeitsfähigkeit auch nicht gerade zuträglich ist wahrscheinlich. Und richtig. Zu viert ist das schon ein Problem, wenn einer ausfällt. Jetzt ist das nicht das einzige Problem, ja, ihr habt schon ein weiteres noch angesprochen, aber die Mignonette ist auch keine Hochseejacht. Also es braucht ordentlich Erfahrung, um so ein Schiff sicher durch so einen Sturm zu navigieren. Und die hat keine so recht? Naja, drei von vier. Doch, der Tom hat die schon, also der Kapitän, aber wenn es über mehrere Tage geht, also er steht wirklich bis zum Umfallen, jetzt hätte ich fast gesagt am Lenkrad, am Steuer, und auch wenn er keine Schicht hat, steht er halt neben seinen Kameraden, um genau zu sagen, so jetzt hier, da lang, Säge rauf, Säge runter und so weiter. Tom Männer hat war unser Steuermann. Irgendwann ist der auch einfach platt. Ja, und irgendwer muss eigentlich auch die ganze Zeit das Wasser, das über die Reling schwappt, wieder aus dem Boot pumpen. Mhm. Also so viel mit Schlafen ist in dieser Zeit nicht. Die Situation ist angespannt. Fun Times habe ich das genannt. Hm. Aber angespannt trifft es auch ganz gut. Dieser schlaflose Moment wurde dir präsentiert von Monster Energy Drink, weil auch du mal schlaflose Momente brauchst. Doch selbst der schlimmste Sturm zieht irgendwann vorüber. Aber nicht dieser. Die bereits 40 Fuß hohen Wellen werden immer höher und höher. Oh Gott. Die Männer müssen mittlerweile über Deck krabbeln. So heftig schaukelt die altersschwache Mignonette. Jetzt geht's mir ein bisschen wie dir mit der Unser lieber Onkel Karl Folge, weil ich selbst auch einen eher flauen Magen bei Seefahrt habe und ich mir das gerade vorstelle. Dann stell dir das mal richtig gut vor. Das wäre ziemlich der Horror für mich. Du wüsst kaum was Schlimmeres. Du müsstest speiben. Ja, aber sehr, sehr schnell. Multiple Male. Also schon längst. Also ich würde auch tatsächlich keinen Urlaub auf See machen oder ähnliches. Hm. Also auch so hier mal durch Eiselsee Meer fahren oder sowas. Nee, nicht mein Ding. Die Erschöpfung in den Knochen und den möglichen Tod vor Augen versucht der Kapitän sein Schiff mit einem halsbrecherischen Segelmanöver. Und jetzt fragt den Flachwasservorleser bitte nicht nach den Details. Also der ist irgendwie, hat er volle Segel gesetzt. Keine Ahnung, was man normalerweise im Sturm nicht macht. Ich weiß es nicht. Also ein halsbrecherisches Manöver versucht er, das Schiff damit aus dem Sturm herauszusegeln. Natürlich hat sowas ein hohes Risiko. Klar, weil dich kannst umschmeißen oder auch die Segel zerfetzen, vermute ich mal. Genau, also das ist relativ gefährlich. Eine 60 Fuß hohe Monsterwelle, also in der Vorlage, aus der ich diese Geschichte habe, wurde das Freak Wave genannt. Okay. Das ist, glaube ich, so ein feststehender Begriff für diese Wellenkategorie. Und die bricht genau über die Mignonette herein. Und die Männer können sich gerade noch so irgendwo festhalten. Eine klammert am Mast, der andere am Schlagbaum, einer am Steuerrad und es ist wirklich haarscharf, dass sie nicht einfach von dieser Welle von Bord gespült werden. Und was war das für ein Lacher? Das ist, wow. Und jetzt schwappt die Welle über das Schiff rein und dann läuft es ja wieder so ein bisschen ab und damit wird dann auch das Ausmaß des Desasters offensichtlich. Die Welle hat das Schiff quasi komplett zerstört. In der Seite klafft ein riesiges Loch. Die Mignonette beginnt sofort zu sinken und das sehr, sehr schnell. Ui. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Wie weit sind wir denn weg von Land? Darauf kommen wir noch. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Stevens, Brooks und Parker lassen das Rettungsboot zu Wasser, während Dudley todesmutig noch einmal unter Deck geht, wo ihm das Wasser bereits bis zu den Hüften steht. Er schnappt sich die Navigationsinstrumente, die oben auf dem Wasser schwimmen, und dann auch noch insgesamt 6 Dosen mit Fleisch. Sekunden bevor das Schiff untergeht, kann er sich gerade noch so ins Beiboot retten. Wow. Leider verliert er dabei 4 der Dosen, nur um dann festzustellen, dass es kein Fleisch ist, das er unter Einsatz seines Lebens eingepackt hat, sondern Rüben. Ja, könnte es schlimmer sein. Also könnte das sowas wie Kondensmilch. Na, wobei, selbst das ist eine gute Idee immer noch. Aber das könnte sowas sein wie Schrauben oder so. Eine Dose eingeweckte Schrauben. Ja, wer weiß. Weniger als 5 Minuten, nachdem die Monsterwelle sie getroffen hat, versinkt die Mignonette blubbernd im Ozean. Das Ganze hat 5 Minuten gedauert. Alter, inklusive Schwein. Inklusive Schwein. Und Dose. Und Limetten. Am 5. Juli, etwa 1500 Meilen vor der Küste Afrikas. Wie viel? 1500 Meilen. Kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, wow, wo so das Schiff... Also es ist ungefähr in der Nähe von Bartholomä. Da werden sie jetzt gleich angespült wahrscheinlich. In Bartholomä. Und jetzt haben die das ja überstanden, ne? Also ja, die sind jetzt irgendwie vom Boot gekommen in so ein kleines Beiboot, ein Dinghy, um genau zu sein. Ja, aber dass sie überhaupt so ein Ding dabei hatten. Ja, ja, nicht schlecht. Ja. Das Blöde ist nur, der Sturm ist ja damit nicht vorbei. So, der Sturm tobt immer noch. Und irgendwie hat auch das Beiboot ein Leck. Sie können es notdürftig flicken, also sie stopfen dann irgendwie, sie haben ihre Regenjacken irgendwie dabei, stüpfen irgendwie ein Stück von der Regenjacke rein, aber sie müssen fortlaufend Wasser schöpfen, um nicht abzusaufen. Mit was schöpfen die noch? Mit den Händen, mit der Schachtel von diesem Chronometer, das ist in so einer Metalldose, okay, damit schöpfen die mit allem, was sie halt irgendwie in die Finger kriegen. Und das Meer spuckt unerbittlich immer mehr Wasser an Bord. Ich muss das Ich kann sagen, wir krabbeln gleich über den Tisch zu der Rübe. Dann hat Captain Tom Dudley aber eine richtig gute Idee. Er improvisiert aus ein paar herumliegenden Teilen, also irgendwie von und den Rüben? Nein, also ich weiß nicht, ob er da auch irgendwie Klamotten von ihnen, nee, ich glaube, es sind einfach ein wenig so Bootsteile, so eine Sitzplanke und so Dinge und ein Tau. Und damit baut er sich einen Seeanker. Also das ist ein Teil, das vertäust du mit deinem Boot und schmeißt ihn hinter dich ins Wasser. Und das führt dazu, dass das Boot sich nicht quer zu den Wellen stellt, sondern zu den Wellen hin hindreht. Okay. Das ist ein Seeanker. Das ist dann geschickt. Also da geht weniger Wasser potenziell rein, weil du nicht kriegst kein Wellenwasser. Das sollten wir vielleicht auch mal drüber reden. Tendenziell willst du natürlich mit keinem Boot quer oder parallel zu einer Welle fahren, weil dir dann natürlich das Zeug über die Reling schwappt an der breiten Seite, sondern du willst eigentlich immer möglichst spitz auf so eine Welle zuhalten. Okay. Oder vielleicht auch besser noch von der Welle weg, weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Und da hilft dir so ein Seeanker. Okay. Damit kommt natürlich auch insgesamt weniger Wasser ins Boot. Also, das ist voll die gute Idee. Es war voll die gute Idee. Okay. Trotzdem muss immer einer der vier Wasser schöpfen, während die anderen versuchen, sich etwas auszuruhen. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor unter den gegebenen Bedingungen. Alter, weißt du, wie du dich da echt sau unbeliebt machst, wenn du so jemand bist, der immer und überall schlafen kann? Die anderen beiden dann mega angespannt und ja, ich kann nicht glauben, dass der Penner echt schläft. Ja, es ist tatsächlich so, jetzt nach dem ganzen Adrenalin, den das Ganze sicherlich produziert hat, folgt die Erschöpfung und die haben alle deutlich im Gesicht stehen und in den Knochen und die finden vermutlich auch zumindest minutenweise so mal ein paar Minuten Schlaf. Dann kommt aber auch noch ein riesiger Hai vorbei. Der dotzt mal kurz ans Boot und ich glaube aber echt nur, um die Geschichte einfach noch spannender zu machen an dieser Stelle. Tom packt daraufhin das Ruder, drischt auf das Tier ein. Also immer, wenn es nahe an Boot schwimmt, haut er einmal kräftig irgendwie auf die Wasseroberfläche und tatsächlich verschwindet das Flossenvieh dann nach ungefähr einer Stunde wieder in den Tiefen der nachtschwarzen See. Mhm. Also sie sind jetzt nicht nur mit nicht schlafen und Wasserschöpfen irgendwie voll beschäftigt, sondern auch noch mit Paddelschwingen, um irgendwie Haie zu vertreiben. Hier gleich die Referenz auf einen wunderschönen Podcast mit dem Namen, wie heißt der nochmal? Verdammt, ich muss nachgucken. Haifischalarm. Haifischalarm. Nee, keine Ahnung. Es geht nur um Trashfilme, die mit gruseligen, großen, kleinen, schlimmen Geister, mutierten Zombie, was weiß ich was, Haien vorkommen. Toller Podcast. Aber heißt der wirklich Hai-Alarm? Ich schaue gerade nach. Auf Mallorca. Hai-Alarm-Podcast.de. Ja, doch, da heißt der Hai-Alarm. Ja. Empfehlung. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, scheint der schlimmste Teil des Sturms überstanden. Eine kurze Bestandsaufnahme zeigt aber den Horror ihrer Situation. An Bord des nur 4 Meter langen Dinghys gibt es keinerlei Trinkwasser und nur 2 Dosen Rüben. In jeder Himmelsrichtung liegen Steckrüben, um genau zu sein. In jeder Himmelsrichtung. Steckrüben. Das Wort Steckrübe hat neulich erst auf Arbeit für viel Spaß gesorgt. In jeder Himmelsrichtung liegen mehrere hundert Kilometer zwischen ihnen und dem Land oder auch nur einer der nächsten großen Schifffahrtsrouten. Okay. Also vermutlich, denn es kann aktuell keiner so genau sagen, wo die vier überhaupt gerade herumtreiben. Weil ich wollte gerade sagen, das Navigationsequipment ist wahrscheinlich eher so perdu. Also ja, nein, vorhin die Rüben und das Navigationsequipment. Genau. Aber das ist auch nicht in der Aktion verloren gegangen. Nein, jetzt noch? Nein. Wow. Stevens versucht mit dem Sextant etwas dann zu. Ja, gut, aber. So ganz geil ist es ja nicht, weil sonst müssten die verschiedenen Boote sich ja nicht immer austarieren gegenseitig. Ja. Also wenn das jetzt GPS-mäßig funktionieren würde. Und wenn du auch keine Seefahrtskarten und kein Papier, du musst ja dann auch noch irgendwie komplexe Berechnungen und alles Mögliche anstellen. Also sagen wir mal so, die Navigationsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Aber sie haben zumindest Navigationsinstrumente. Ja. Stevens. Als Navigator, ja, als der Einzige, der damit auch richtig umgehen kann, versucht jetzt halt rauszufinden, wer sie sind. Dudley kümmert sich darum, das Leck nochmal irgendwie aufzumachen und ordentlich zu stopfen, zu verarzten. Und Brooks und Parker sind beschäftigt mit Wasserschöpfen. Der Kapitän schlägt alsbald vor, aus ihren Hemden ein Segel zu bauen, um schneller aus der misslichen Lage herauszukommen. Das Problem ist aber, mit so einem Schiff geht in der Regel auch die Autorität des Kapitäns unter. Mhm. Also es muss jetzt keiner mehr auf ihn hören. So, seine einzige Chance ist halt, möglichst gute Vorschläge zu machen, aber keiner muss seinen Befehlen Folge leisten. Und die anderen finden den Plan auch ziemlich doof, denn Hemden sind wichtig, um sich vor der Sonne und nachts natürlich auch vor der Kälte zu schützen. Ja. Während der Ex-Kapitän und der Ex-Mart noch darüber diskutieren, was jetzt zu tun wäre, schickt sich das Greenhorn Parker an, über Bord zu pinkeln. Die anderen springen quasi sofort auf und halten ihn auf und zwingen in die Dose, die in der das Chronometer war, reinzupinkeln, um den Urin aufzuheben und zu bewahren. Weil sonst Haie vorbeikommen? Nein, weil das einfach noch trinkbar ist. Weil es trinkbar ist. Oh, okay. Macht Sinn. Parker starrt lange auf sein Pipi, bevor er sich überwinden kann, davon zu probieren. Ja. Er muss sich sofort übergeben. Die anderen reden ihm gut zu. Denn ohne Wasser werden sie nicht lange überleben. Und mehr Wasser, das glaube ich, sollte man auch nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, bedeutet, das wissen alle, die in der Zeit zur See fahren, den sicheren Tod. Parker versucht es ein zweites Mal und behält die Flüssigkeit schlussendlich sogar drin. Und dann lässt er die Dose auch noch rumgehen und jeder von den anderen nimmt auch noch einen Schluck. Ja. Yum. Ich habe, glaube ich, mal Statistik. Also, wie oft kann man Pipi trinken? Hast du das drin? Ich glaube, das geht dreimal oder so. Nein, aber ich möchte dir trotzdem noch eine echt interessante Notiz zum Thema Pipi und Trinken mitgeben. Es ist im Grunde genauso scheiße wie Meerwasser zu trinken, weil es ist wahnsinnig salzhaltig und das dehydriert den Körper. Also auch Urin trinken ist alles andere als eine gute Idee. Und vor allem, eigentlich spülst du ja tatsächlich, die Niere sagt ja, oh, das sind Gifte im Körper, ich konzentriere die mal und spül die dann raus. Also eigentlich ist das Zeug, was du aus dem Körper raus haben willst, natürlich als gebunden oder so, aber ist ein Pipi drin. Also so die Idee, ich trinke das, weil das ist gut, naja, macht in der Regel nicht so richtig viel bei uns in den westlichen Ländern, aber eigentlich das, was dein Filter, dein Körper als Filterfunktion hat und Zeug raushauen will, das führst du dir wieder zu. Naja, also ich unterstelle jetzt mal, dass das Salzwasser trotzdem giftiger ist. Weil ich habe mal zum Beispiel eine Dokumentation auf Arte gesehen, irgendwie das Dorf der 100-Jährigen. Und Spoiler, Eigenpipi ist halt ganz vorne mit dabei, was gesundheitsfördernde Maßnahmen angeht, aber halt wahrscheinlich nur im begrenzten Maße. Ich glaube, da musst du jetzt aber auch überlegen, was der Ursache-Wirkung ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel dein Urin, und das kann jeder ja mal selbst ausprobieren, Pipi desto meinst mehr, du? Ja, desto mehr Wasser. Ist mir ganz wichtig, dass wir nur von Pipi und Pupu sprechen. Okay. Desto mehr du an H2O in dich reingibst, also sprich, du trinkst dir schön Flasche Mineralwasser und noch eine und dann gehst du aufs Klo, dann ist das so, sieht allein das Zeug ja schon ziemlich sauber aus. Ja. Und wenn Kristall. Du dir das dann zuführst, sozusagen, ist, glaube ich, sozusagen pro, keine Ahnung, Milliliter weniger Giftstoffe und weniger Müll drin, als wenn du mega wenig trinkst. Und am besten ist, wenn du auch noch Spargel isst. Nein, aber dazu sei es so wie gesagt, es ist natürlich ein enormer Unterschied, ob du einfach jetzt mal auf die Idee kommst, Pipi zu trinken oder ob du in einer extremen Notsituation kurz vor der Dehydrierung bist und Pipi trinkst. Also ich will nicht sagen, dass dein Pipi dich umbringt. Ich möchte nur sagen, dass dein Pipi den Prozess der Dehydrierung beschleunigt. Okay. Und das ist Fakt. Also ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Du meinst, der gemeine Chinese trinkt halt nur ein Liter Wasser hinterher und das ist zum ja Beispiel. Da keine Möglichkeit. Okay, gut. Jetzt ist es aber schon so, und deswegen bin ich sehr froh um diese Diskussion, dass dieses ganze Thema um das Salzwasser trinken zumindest in der Zeit oder auch später hart diskutiert wurde. Also die Seemänner, ja, die haben gesagt, okay, das darfst du nicht trinken, da wirst du wahnsinnig und dann stirbst du. Es gab aber dann in den 1950ern zum Beispiel einen Dr. Bombard, der so überzeugt davon war, dass das alles irgendwie Quatsch ist und dass man nur rechtzeitig anfangen müsste, Seewasser zu trinken. Also nicht warten, bis du wirklich kurz davor bist, zu dehydrieren, sondern wenn du rechtzeitig und in kleinen Portionen Salzwasser trinkst, dass dann dich dran gewöhnst, kann, oder dein Körper das, kann dein Körper das ab. Das war seine These. Ah, okay. Und er wollte es auch nicht dabei belassen, dass es nur eine These ist. Er hat ausprobiert und ist gestorben. Er ist einfach losgepaddelt und wollte den Atlantik überqueren, ohne einen Schluck Trinkwasser mitzunehmen. Darwin Award! Und jetzt werdet ihr mir es vielleicht nicht glauben, aber er hat es überlebt. Also er ist auf der anderen Seite angekommen und das nicht ausschließlich, weil er von Anfang an wirklich nur schluckweise Meerwasser zu sich genommen hat, sondern der hat sich auch noch unterwegs Fische gefangen und hat die so ausgezuzelt. Ja, okay. Und das hat dazu geführt, also da die Fische, die haben ja irgendwie selber irgendwelche Gott, keine Ahnung, wie nennt man das bei Fische, Inhaltsstoffe, die das Salz binden und ihn quasi so entgiften. Und also die Tatsache, dass er Fische ausgezuzelt hat, hat dazu geführt, dass sein Körper mehr Wasser verarbeiten konnte, ohne dass es ihn umbringt. Okay, aber es hätte ihn getötet, wenn er das nicht getan hätte. So ist es überliefert. Das ist insgesamt eine sehr umstrittene Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Aber so steht es in den Aufzeichnungen. Es ist geschrieben. Es ist niedergeschrieben. Zurück zu unseren vier Pipi-Trinkern. Was? Recken. Recken. Reckenden Pipi-Trinkern. Am 6. Juli 1884 kritzelt Tom Dudley einen Brief an seine Liebsten auf ein Zertifikat, das auch in der Dose des Chronometers steckte. Also, er hat natürlich kein Papier mit, aber was ich verwunderlich finde, er hat tatsächlich einen Stift in der Hosentasche. Ist das ein Stift in der Hosentasche? Oder freust du dich nur, mich zu sehen? Und er schreibt: An meine geliebte Frau. Die Mignonette ist gestern gesunken. Das Wetter hat eine Seite eingedrückt. Wir hatten 5 Minuten, um uns ohne Verpflegung ins Beiboot zu retten. Er verschweigt dir tatsächlich die Klammer Rüben. Klammer auf, 2 Dosen Steckrüben, Klammer nein, zu. Ich glaube, er dramatisiert. Er verschweigt dir die Rüben. Ich dachte bis zum Ende an dich und unsere Kinder. Möge Gott euch schützen und bewahren. Dein dich liebender Ehemann Tom. Am nächsten Tag. Allen war bereits der Hals gerettet. Nimm diese Steckrüben mit und schwirft ins Meer. Ein bisschen Flaschenpost. Am nächsten Tag. Geht unter. Nee, sie warten auf ein Schiff, das vorbeikommt, um ihnen dann nur die Post mitzugeben und es weiterzuschicken. Nee, wir müssen ja in der Richtung. Ciao. Am nächsten Tag. Allen war bereits der Hals ausgetrocknet, außerdem die Lippen brüchig geworden und die Zungen angeschwollen und was da halt so passiert. Ja. Ich vermute, es ist auch ordentlich heiß in der Ecke. Ja, tagsüber zumindest. Ja. Am nächsten Tag geht es dann der ersten Dose Steckrüben an den Kragen. Die 5 Rüben und die Flüssigkeit werden gerecht aufgeteilt und so rationiert, dass auch für den nächsten Tag noch etwas bleibt. Kurze Frage, paddeln Sie oder lassen Sie sich gerade einfach treiben, weil bringt ja eh nichts? Ich glaube, Sie lassen sich hauptsächlich treiben, weil Sie auch nicht so recht wissen, in welche Richtung. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die Steuer, also dass die irgendwie halt mit so einem Paddel ein bisschen versuchen zu lenken und eine Richtung einzuschlagen. Da kostet ja auch enorm Kraft. Du kannst ja grob die Himmelsrichtung und du weißt ja vielleicht, was deine beste Chance sein könnte, ja, in welche Richtung. Also selbst da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil du kannst diskutieren, okay, 1500 Meilen in Richtung Land oder vielleicht 900 Meilen zur nächsten Schifffahrtsroute, aber kommt da dann jemand vorbei? So, also keine Ahnung, was der beste Plan ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie aktiv paddeln, das verschwendet einfach zu viel Kraft. Die 5 Rüben sind ein echter Festschmaus, ja, wo sie doch bisher eigentlich tagelang nur Meerwasser gegurgelt haben. Also sie haben tatsächlich Meerwasser in den Mund genommen, um so ein bisschen dieses Gefühl der Feuchtigkeit irgendwie zu haben und es dann sich zu erfrischen, aber das dann natürlich wieder ausgespuckt. Am selben Tag beugt sich Parker über die Reling, um sich etwas Wasser ins Gesicht zu spritzen und fällt einfach vornüber. Ob versehentlich oder mit Absicht, weiß keiner so genau. Und jetzt ist es der Job des Captains, den armen Jungen wieder rauszufischen. Denn, ihr erinnert euch? Der Einzige, der schwimmen kann. Er ist der Einzige, der schwimmen kann. Und die Nummer geht tatsächlich auch fast schief. Also er muss ihm hinterher tauchen und ihn irgendwie packen und hochstrampeln. Die haben Klamotten an, das ist wahnsinnig anstrengend. Sie schlucken saumäßig viel Wasser und können sie gerade so wieder irgendwie an Bord ziehen. Was aber natürlich der gesamten gesundheitlichen Situation der beiden jetzt auch nicht so richtig gut tut. Ja, also kurze Erfrischung, aber ich glaube... Ist ja mega anstrengend alles. Ich glaube eher kontraproduktiv. Und man muss sich immer überlegen, selbst wenn Schwimmen erstmal sehr einfach fällt, in Klamotten schwimmen ist schon brutal schwer. Ja. Und dann dabei jemand rausziehen, ist absurd schwer. Also echt Respekt vor Leuten, die da so ihren Rettungsschwimmer machen und Leute abtransportieren können ordentlich. Habt ihr das schon mal gemacht? Und die sind ja fit in dem Moment noch, so wo die das machen. So richtig mit Klamotten schwimmen? Das ist wahnsinnig anstrengend. Aber habt ihr das schon mal irgendwie gemacht? Nein. Du? Es gab mal bei uns von der Schule, gab es mal so eine Nachtschwimmveranstaltung und also wo halt einfach nachts das Hallenbad offen war und die ganze Schule dann irgendwie so einen Schwimm-Spaß-Wettkampf. Und das sind alle in Anzug und Krawatte rein. Nein, aber es war dann ein Gag war dann ein Wettkampf im Pyjama zu schwimmen. Oh. Also da habe ich tatsächlich mal das gemacht, und wo man nicht so, okay, mal irgendwo in den Pool fallen oder so, ja, mit Klamotten, aber wo ich wirklich mal versucht habe, mit Klamotten zu schwimmen, und das war echt sau anstrengend. Was man auch nicht unterschätzt, eine Lage, ne? Was man auch nicht unterschätzen darf, ist Schuhe. Tatsächlich. Ja. Also wenn du Schuhe anhast, ist das auch nicht so ganz geil. Oder Schuhe sollte man grundsätzlich nicht unterschätzen. Schuhe sind wahnsinnig wichtig. Am 9. Juli erblickt Captain Dudley einen Schatten im Wasser. Sofort keimt Panik in ihm auf. Aber dann erkennt er, dass es sich hier nicht etwa wieder um einen Hai handelt. Nein, besser noch, eine Meeresschildkröte. Ein Turtle. Und er hält sich dran fest und wird so rumgezogen. Schnell paddelt unser entkräftetes Quartett zur Schildkröte und fischt sie aus dem Wasser, bevor diese so recht realisiert, wie ihr geschieht. Heute gibt's Schildkrötensuppe? Sie legen sie im Boot auf den Rücken, holen einmal mehr die Chronometerdose heraus und zücken das Messer. Mit einem gezielten Schnitt trennt Dudley dem Tier den Kopf ab, wobei er peinlichst darauf achtet, das Blut mit der Dose aufzufangen. Weil die anderen drei allesamt gespannt zusehen, verpeilt Steuermann Brooks es, den Wellen auszuweichen. Und so schwappt ein großer Schwall Meerwasser über die Reling und verwässert die just aufgefangene Schildkröten, ich nenne es mal Blutsuppe. Ich wollte wegen salzen. Jetzt geht so kurz die Diskussion los, ob man das jetzt noch trinken kann, weil Meerwasser, Meerwasser im Blut. Und der Kapitän entschließt sich tatsächlich, das über Bord zu kippen. Was noch weiter die Diskussion anheizt. Aber es hat eigentlich eh keiner die Kraft, irgendwie sich über sowas aufzuregen und sich irgendwie am Ende sogar zu prügeln. Und es kommt ja auch noch ein bisschen Blut aus der Schildkröte getropft. Also es ist immer noch... Darf man auch zuzeln. Sagen wir mal Glück im Unglück. Und man schneidet dann auch die Schildkröte auf und es ist ja auch so, dass Leber und Herz das Blut sammeln, ja, und dass das auch relativ saftig ist. Ja. Also sie schneiden das alles dann schön in vier Teile und die vier Zielustreibenden werden mit neuer Energie versorgt. Und vor lauter Freude und Übermut öffnen sie am selben Tag auch noch die zweite Dose Steckrüben. Gönn dir! Harte Gönnung! Also es ist ein richtiges Festessen. Wie lange sind wir gerade schon unterwegs auf diesem... Ich wusste, dass die Frage kam. Das kommt sicherlich gleich nochmal. Gut. Sie sind... Am 5. Juli sind sie gekentert. Und sie sind jetzt am 9. Juli. Also irgendwas sagt mir, sie sind noch nicht weit genug, um die zweite Möhrenpackung aufzumachen. Wir lagen vor Madagaskar und hatten Schildkröt an Bord. So, jetzt nimmt der Kapitän, der ja auch schon zeitweise mal als Schiffsmetzger gearbeitet hat, ihr erinnert euch, nimmt die restliche Schildkröte fachmännisch aus, schneidet das Fleisch in Streifen und legt es zum Trocknen in die Sonne. Die nächste Woche haben die Überlebenden hauptsächlich mit starkem Wind zu kämpfen. Ständig muss einer am Steuer gut aufpassen, dass sie nicht falsch in die Wellen geraten, während die anderen die meiste Zeit damit beschäftigt sind, Wasser aus dem Beiboot zu schöpfen. Also Beiboot, das ist insgesamt ein Beiboot, ne? Nicht, ja, dass ihr denkt, die haben noch ein kleines Beiboot dabei. So eine russische Puppe. Nur noch eins mehr und eins mehr und eins mehr. Das ist so geil. Der einsetzende Regen reicht gerade, um das Salz von ihren Regenmänteln zu waschen, aber... Um dann wirklich Wasser drin zu sammeln, reicht es eigentlich nicht weiter als für ein paar Schlucke. Das Wetter verspottet sie auch oft, wenn es in wenigen Kilometern Entfernung regnet, sodass man es vom Boot aus sieht, aber das Dingi keinen Tropfen abbekommt. Tom trennt nach und nach die knöchernen Knöpfe seiner Regenjacke ab und lutscht sie, in der Illusion, dass das seinen Durst stillen könnte. Stimmt es nicht? Also Speichel ist doch tatsächlich gut, wenn du irgendwie hungern musst. Man macht das tatsächlich in der Wüste mit irgendwie Kieselsteinen und so. Das habe ich auch nicht. Ich kann dir aber jetzt nicht genau erklären, was da passiert. Aber er ist der Meinung, es löscht seinen Durst und das ist an der Stelle auch genug. Also solange es funktioniert. So arg flüssigkeitshaltig werden die nicht sein. Ja. Aber vielleicht ist es so ein Verdunstungseffekt, der aber natürlich nicht dazu beiträgt, dass du weniger dehydrierst, weil wo soll auch Wasser herkommen? Nee, aber ich glaube tatsächlich, das ist schon das Speichelding, dass dir einfach den Mund so ein bisschen anfeuchtet und damit fühlt sich einfach, damit ist deine Mundflora einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, verbessert. Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja auch schon mal gehabt, nach einer OP, wo ich erstmal nichts trinken durfte danach, dass du so dolle, wie so Brausewattestäbchen in den Mund kriegst, die halt den Speichelfluss anregen sollen. Was ich an solchen Geschichten echt immer total geil finde, ist, mit welchem unfassbarem Genuss ich gleich mein Getränk zu mir nehmen werde. Du meinst die interessantfarbige Mate beziehungsweise das Bier? Ja. Gut. Derweil, also während der Captain an seinen Knöpfen lutscht. Derweil beobachtet der Richard, wie dieser aus Verzweiflung einen Mund voll Meerwasser zu sich nimmt. Er weist ihn harsch zurecht. Auch die Hitze ist ein Problem. Es gibt keinen Schatten, also sie haben nur so ein kleines Stück, glaube ich, Segel irgendwie, aber so richtig, um alle da in Schatten damit zu legen, reicht's nicht. Und bei den salzgetränkten Hemden, die die mittlerweile anhaben, auf der verbrannten Haut, ist das natürlich auch alles wahnsinnig unangenehm. Ich wollte gerade fragen, ist eine gute Idee, sich was über den Kopf zu kippen? Aber nein, dann hast du so eine Salzkruste drauf. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Aber ich meine, die Salzkruste haben sie eh schon. Ja, und also das ist so ein Gefühl, ne? So ein verbrannte Haut und so ein salziges Hemd. Da würde ich nach 10 Minuten wahnsinnig werden, glaube ich. Das würde ich nicht aushalten. Einmal versucht sich Tom mit einem im Wasser getränkten Hemd, und das ist schön, dass du es gerade auch vorschlägst, Abkühlung zu verschaffen. Aber an dem Tag kommt der Abend schneller, als dass der Textil trocknen kann. Also er kommt reichlich spät auf die Idee und er muss dann die ganze Nacht frieren. Ein andermal hängen sich die Männer abwechselnd nackt über die Reling ins Wasser, während der Rest der Crew mit Paddeln bewaffnet nach Haien Ausschau hält. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild, wenn ich mir das so vorstelle. Aber schon bald sind die vier so schwach, dass sie sich nicht mal mehr ausziehen können. Ja. Am 17. Juli Wow. essen sie das letzte vergammelte, 8 Tage alte Stückchen Schildkröte. Es sieht also schlecht aus. So schlecht, dass der Kapitän, nachdem sie nunmehr rund 2 Wochen ziellos im Meer umhertreiben, ein unliebsames Thema anschneidet. Lose ziehen. Kannibalismus. Ihr könnt euch vielleicht denken, was das heißt. Ja. Ja. Der große Preis! Ein Lächeln umspielt Dominiks Lippen. Also, was? Ich hab's ja schon gesagt. Das habt ihr jetzt vielleicht nicht gehört. Ja. Cannibalism. Ja. Aber die Mannschaft ist dagegen. Ja, das würde ich auch nicht machen. Dann plötzlich Hoffnung am Horizont. Ein Schiff und es hält auch noch genau auf sie zu. 3 gehen in Deckung, während der 4. frenetisch schwingt. Also ihre Denke ist, sie wollen jetzt nicht hier zu 4. an Deck stehen, weil das senkt die Chancen, dass sie tatsächlich aufgesammelt werden. Denn ein Schiff, das vorbeikommt, hat auch nur begrenzte Ressourcen, Leute zu retten. Und deswegen gehen die anderen in Deckung und ich glaube, es ist der Junge, den sie an Bord stellen und winken lassen. Den mit der Mundharmonika? Nein. Okay. Den mit dem Seewasser im Mund. Das Schiff, das unter englischer Flagge segelt, dreht bei und sieht sich die Lage genau an. Dann gibt der Kapitän Befehl, weiterzufahren. Er ruft noch etwas von knappen Vorräten, bevor das Schiff wieder volle Fahrt aufnimmt. Kurioserweise passiert kurz darauf fast dasselbe noch ein zweites Mal. Ach komm! Nee, kommt nicht. Also kommt und geht wieder. Ja. Während andere an einer solchen Stelle eventuell aufgegeben hätten, spornt Tom das jedoch zusätzlich an, weiterzumachen. Am 20. Juli kann er seine Männer doch überreden, ihre letzten Hemden für ein provisorisches Segel zu opfern. Dabei ist die Situation mittlerweile echt beschissen. Sie machen jetzt zwar ein paar Knoten, haben aber immer noch keinen genauen Plan, wo sie sind oder wie sie da wegkommen sollen. Und schlimmer noch, auf dem engen Boot stoßen die Männer bei nahezu jeder Bewegung aneinander, was mit sonnenverbrannten Körpern ein regelrechtes Fest der guten Laune sein muss. Und du musst ja auch überlegen, was für ein sozialer Druck da gerade in dem Moment da ist. Das ist ja, da kocht ja einfach alles. Ja. Also so untereinander. Stevens heult regelmäßig ob der Schmerzen laut auf. Das ist auch so ein bisschen das größte Problem in solchen Situationen, dass die Männer da irgendwann die Nerven verlieren. Also die viele, die da eigentlich eine Chance gehabt hätten, irgendwie gerettet zu werden oder irgendwas, verlieren einfach die Nerven und machen was Dummes. Ja. Und wer kann es ihnen vergelten? Also, das ist extrem einfach gesprochen zu sagen. Ja, muss man nur abwarten. Ja, nee. In der Nacht ertappt Stevens den jungen Parker, wie er mit einer der leeren Dosen Meerwasser schöpft und heimlich trinkt. Er geht zu ihm hinüber und fragt, wie schmeckt der Stick? Nicht so übel, lautet die Antwort, woraufhin auch Stevens einen Schluck probiert. Er spuckt es sofort wieder aus. Das brennt in meinem Hals wie Feuer. Das ist doch Wahnsinn. Du solltest das nicht nochmal tun, Dick. Später in der Nacht wird Tom von Kotzgeräuschen geweckt. Parkers Zustand ist, gelinde gesagt, ziemlich mies. Er hat nach eigenen Schätzungen etwa 3 Pints Salzwasser getrunken. Und bezahlt nun die Rechnung dafür. Okay, wir brauchen keine Lose mehr ziehen. Über Stunden hinweg verschlimmert sich sein Zustand. Oh Gott, der Arme. Seine Matrosenkameraden müssen ihn nicht nur einmal über die Reling halten, damit er seinem krampfartigen Durchfall nachgeben kann. Nach einer Weile bricht er zusammen und bleibt regungslos am Boden des Dinghy liegen. In der folgenden Nacht fällt Parker ins Delirium. Er schreit und flucht, driftet immer mal wieder kurz in die Bewusstlosigkeit ab und fantasiert über herannahende Schiffe. Sein Versuch, seinen eigenen Urin zu trinken, geht aufgrund von Krämpfen und Zittern im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose. Viel Erfrischung wäre dabei eh nicht zu erwarten. Der Urin der Männer ist mittlerweile dickflüssig und rot und lässt sich nur noch mit großer Mühe schlucken und verursacht im Grunde mehr Durst, als er zu löschen vermag. Auch die anderen sind nicht mehr so ganz frisch. Während sie noch darüber diskutieren, wie sie Parker helfen sollen, fasst sich Tom in den Mund und hat plötzlich einen seiner Zähne in der Hand. Grummelnd wirft er ihn über Bord. Auch das finde ich jetzt vergleichsweise nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nee, das ist so skurril. In Zeiten von roten und dickflüssigen Urin würde ich sagen, ist das vergleichsweise harmlos. Ja. Auch alle anderen Zähne sind mittlerweile locker. Nach 17 Tagen im Dinghy. Also dass die allein so lange überleben schon, ist ja unglaublich. Ist Tom sich ohne was zu trinken? Das ist echt absurd. Nach 17 Tagen im Dinghy ist Tom sich nun sicher. Sie werden hier alle sterben. Er zieht noch einmal seinen Notizzettel hervor und schreibt seiner Frau einen Abschiedsgruß. Er schließt mit den Worten, ich hoffe, dich und unsere geliebten Kinder im Himmel wiederzusehen. In der Nacht zieht sein Leben an ihm vorbei. Er ist erstaunt, an was er sich plötzlich alles erinnern kann. Längst vergessene Kindheitserlebnisse sind plötzlich wieder da und wechseln sich mit Träumen von erfrischendem Regenschauern ab. Am Tag darauf spricht Kapitän Thomas Dudley ihre letzte Chance auf Überleben noch einmal an. Es gibt unter verunglückten Seefahrern einen Brauch, der sich Custom of the Sea nennt. Dafür werden Lose gezogen und der Verlierer opfert sich freiwillig, um den anderen das Überleben zu ermöglichen. Also freiwillig in Anführungszeichen. Das ist auf See schon hundertfach passiert und an Bord des Dinghy der Mignonette sieht es so aus, als wären Lose die letzte Chance. Stevens ist nicht begeistert. Ich bin auch nicht begeistert. Wir werden morgen ein Schiff sehen, ich sag's euch. Auch Brooks gefällt die Idee nicht. Besser wir sterben alle, als das zu tun. Richard Parker hält sich raus. Vielsagende Blicke werden ausgetauscht. Dick, kannst du uns hören, Junge? Keine Antwort. Wieder Blicke. Wir sollten wenigstens warten, bis er von selbst stirbt, meint Brooks. Da ist jetzt aber auch so ein kleines Problem. Der stirbt nicht. Nein, wenn dann ist er nicht mehr gut. Wenn er stirbt, dann beginnt sofort das Blut zu gerinnen. Ja. Also du kannst vielleicht auch den Moment des Todes jetzt nicht so ganz genau abpassen und wenn das Blut gerinnt, dann hast du die Flüssigkeit verloren. Ja. Wenn wir sein Blut trinken wollen, müssen wir ihn töten, hält der Kapitän fest und es muss getan werden, denn es könnte 3 Leben retten. Ich bin Metzger, ich weiß Bescheid. Sie einigen sich schließlich darauf, noch eine Nacht abzuwarten. Ich meine, wie verzweifelt du sein musst, dass du halt einfach schon weißt, dass Blut trinken halt jetzt definitiv ein Go ist, ja. Sie einigen sich schließlich darauf, noch eine Nacht abzuwarten, ob nicht doch Regen oder gar ein Schiff Erlösung bringen würde. Also ich meine, Regen würde ja schon reichen, ne, um zumindest mal noch ein paar Tage irgendwie durchzuhalten. Essen ist ja nicht so wichtig. Das Reden mit den geschwollenen Zungen, ausgetrockneten Rachen und verbrannten Lippen ist ohnehin viel zu anstrengend, als noch groß zu diskutieren. Der nächste Tag bricht an. Es ist keine Wolke am Himmel und kein Segel in Sicht. Tom zieht sein Messer und schnitzt 4 Späne von der Reling des Bötchens. 3 davon trimmt er auf exakt dieselbe Länge, das 4. schneidet er kurz ab. Wir müssen für Dick ziehen, sagt Stevens. Tom nimmt die Späne in die Hand. Hey, das ist ja mega sinnlos, der stirbt ja wahrscheinlich eh. Tom nimmt die Späne in die Hand, die 3 langen steckt er nach links, das kurze nach rechts und er macht das in übertriebener Deutlichkeit, sodass Brooks und Stevens genau sehen, wo das kurze lossteckt. Brooks greift schnell an Stevens vorbei zu einem der langen Späne. Nach kurzem Zögern tut Stevens es ihm gleich. Tom will eben das Fake-Ritual, ich meine, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Er will eben das Fake-Ritual abschließen. Sie brauchen ja was für ihr Gewissen, ja. Und er wacht da auf. Sieht dann aber in die Augen der anderen beiden und sagt, warum diese Scharade? Was hilft es, wenn ohnehin einer im Sterben liegt? Wir alle wissen, was getan werden muss. Lasst uns wenigstens ehrlich sein. Dann wirft er die Späne über Bord. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Wer macht es? Ich kann es nicht tun, sagt Brooks. Ich auch nicht, antwortet Stevens. Dann werde ich es machen, hält der Kapitän fest. Er schickt Brooks, sich hinten ins Boot zu legen, was der nur zu gerne befolgt. Also Brooks war auch von Anfang an vehement gegen diese Idee. Stevens war nicht ganz so, also der hat schon eingesehen, dass man da nicht drumherum kommt. Also der Kapitän schickt Brooks so ein bisschen zur Seite und der vergräbt auch seinen Kopf unter einem Stück Segeltuch. Stevens hält die Beine des Jungen fest. Dudley sucht noch einmal den Horizont ab, murmelt dann ein Gebet, kniet sich schließlich neben Parker nieder und klappt sein Messer auf. Der Junge erwacht aus dem Delirium und fragt, was? Ich, Sir? Tom gibt keine Antwort, legt den Deckel des Chronometers neben Parkers Kopf und fängt an, das Stewards Handbook zu zitieren, mit dem er vor Jahren das Schlachten und Ausnehmen von Tieren gelernt hat. Fahren Sie unmittelbar fort, das Vieh ausbluten zu lassen. Dazu schneiden Sie die Speiseröhre durch und trennen die Arterien und Venen auf beiden Seiten des Genicks nahe am Kopf. Das Blut wird nun ziemlich ungehindert ausfließen. Das war Moment. Das hat gerade irgendwas Psychopathisches, wie von so einem Serienmörder in einem Film. Liest er denn das laut vor? Er liest es nicht vor, er zitiert es aus dem Kopf. Aber in sich selber. Und der Junge ist wirklich aufgewacht jetzt. Naja, das glaube ich. Wenn halt so jemand aus dem Delirium irgendwie weiß. Er spricht sich damit quasi Mut zu. Also er repetiert das Gelernte, was er übers Schlachten weiß, um das dann auch irgendwie möglichst ohne groß wirklich nachzudenken anwenden zu können. Okay. Das ist, glaube ich, schon so ein psychologischer Trick. Und er macht es auch dann so in der Art. Also er sticht das Messer seitlich unter dem Ohr in den Nacken und zieht es dann nach vorne. Der Junge gibt keinen Laut von sich, nur die aus der Luftröhre entweichende Luft verursacht ein ekelhaftes Pfeifgeräusch. Den Schwall Blut fängt Tom mit dem Deckel des Chronometers auf. Das Blut ist dick sowie zäh und droht schnell zu gerinnen. Die 3 Männer trinken abwechselnd, auch Brooks ist jetzt ganz schnell wieder aus seinem Versteck gekommen. Nachdem das Blut getrunken ist, schneidet Tom dem Toten die Klamotten vom Leib und öffnet mit einem gezielten Schnitt seinen Bauch. Auch Herz und Leber, habe ich euch ja schon erklärt, sind in der Regel gut durchblutet und hervorragende Quelle für die Flüssigkeitsaufnahme. Fachgerecht holt Tom die wertvollen Organe raus und teilt sie fair durch 3. Nach dem Mahl blickt Tom in die Runde. Er schaut in wilde Augen und blutverschmierte Gesichter. Sie sehen mehr aus wie Wölfe als wie Männer. Er beugt sich über die Reling, um sich zu waschen. Dann weist er Brooks an, das Steuer zu übernehmen, während er mit Stevens Hilfe die neue Nahrungsquelle weiter verarbeitet. Als erstes fliegt der Kopf über Bord, dann schneiden sie das Warum? Naja, ich glaube, dass es psychologisch besser ist, wenn du das nochmal als Mensch identifizieren kannst. Erstens das und zweitens ist da nicht so viel. Also man hätte wahrscheinlich das Gehirn auch irgendwie essen können. Aber das machst du dann trotzdem nicht. Genau, es geht hauptsächlich darum, dass der sie dabei anguckt. Ja, verstanden. Dann schneiden sie das Fleisch in Streifen, waschen es im Meer aus und legen es zum Trocknen in die Sonne. Insgesamt 3 Stunden bringen die Seebären damit zu, ihren ehemaligen Seefahrerkollegen zu portionieren. Sie sind damit so beschäftigt, dass sie die herannahenden Haie erst bemerken, als die sich schon unmittelbar hinter dem Boot tummeln. War meine nächste Frage, als du gesagt hast, er wäscht sich die Hände dann. Naja, und er schmeißt dann ein paar so Stücke von dem Parker über Bord. Ja. Im Wasser geht jetzt ein regelrechtes Gerangel. Hallo, habt ihr noch ein bisschen was? Um die schmackhaften Überbleibsel von Richard Parker los. Mit Horror sehen die 3 noch Lebenden, wie in dem Gewusel ein Hai einem anderen in den Kopf beißt. Sofort fließt Blut und die restlichen Haie fallen über das verletzte Tier her und fetzen es in Stücke. Die Haifische werden dem Boot noch eine ganze Weile folgen. Noch 2-mal speisen die Schiffbrüchigen an diesem Tag von dem Menschenfleisch, den Rest verstauen sie. Am nächsten Morgen zieht ein kleiner Sturm über das Dinghy hinweg, sodass auch Durst für einen kurzen Moment mal kein Problem darstellt. Die nächsten Tage fallen aber wieder deutlich trockener aus. Am 24. Tag auf dem Boot essen Brooks und Tom noch immer von dem toten Jungen, auch wenn sie einige vergammelte Teile wegschneiden und entsorgen müssen. Ich wollte sagen, das Fleisch hält aber auch nicht ewig. Nee. Stevens ist insgesamt deutlich weniger, er ist auch in sehr viel schlechterer Verfassung als die anderen beiden. Guess who's next? Tom vermutet, dass Stevens heimlich Salzwasser getrunken hat. Der streitet es aber vehement ab. Der weiß, was passiert. Nach 4 regellosen Tagen. Ich bin mir aber fast sicher, es müsste heißen, nach 4 regenlosen Tagen. Das stimmt. Müssen die Männer ihren Durst wieder mit Urin löschen. Aber die Situation wird erneut wieder kritisch. Tom schneidet ein weiteres Mal das Thema Custom of the Sea an, wird aber sofort von den anderen beiden abgewürgt. Ein Schiff wird kommen, sagt Brooks. Mehr oder weniger unmittelbar, nachdem er das ausgesprochen hat, taucht tatsächlich ein Segel am Horizont auf. Sofort schnappen sich die Männer die Ruder und paddeln drauf los. Es ist windstill, sodass sich das andere Schiff kaum vorwärts bewegt, während die Verunglückten bereits über eine Stunde aus Leibeskräften paddeln. Oh Mann, das ist so ein psychologischer Horror. Mindfuck. Da diese Lösung, dieses Paradies vor dir zu sehen und aber es ist wieder weg. Und dann zieht auch noch Regen auf. Eine willkommene Erfrischung, Wasser sammeln, weiter paddeln. Dann bricht ein Ruder. Tom fällt erschöpft auf den Rücken. Er ist fix und alle. Und dann ganz plötzlich ändert das Schiff, das sie entdeckt haben, unvermittelt seinen Kurs. Es hält genau auf sie zu. Das ist die Rettung. Sie erkennen eine deutsche Flagge und kurz darauf können sie auch den Namen am Bug der 440-Tonnen-Barke lesen. Moctezuma. Der Kapitän steht an der Reling, die Seemänner klettern die Seile an den Segeln hinauf. Nach einem kurzen Plausch erlaubt Kapitän Simonsen den 3 Gekenterten an Bord zu kommen. Ach Schmann. Die Deutschen, einmal mehr die Retter in der Not. Seid ihr enttäuscht? Nein, aber die Deutschen und Rettung in der Not, naja. Die deutschen Nihilisten. Brooks kann irgendwie aus eigener Kraft an Bord klettern, so da ist er an so Booten oft so Sprossen an der Seite. Die anderen beiden sind zu schwach und müssen mit Seilen nach oben gezogen werden. Die Frage, ob das Dinghy auch an Bord geholt werden soll, beantwortet Brooks hastig mit Nein. Weil sie nicht unbedingt wollen, dass man sieht, dass sie den anderen gegessen haben. Übrigens, habt ihr so Customs of the Sea heute Abend? Dudley aber mit einem nachdrücklichen Ja. Als Erinnerung, wie er sagt. Oh Gott, überleg mal, es gäbe irgendein Fischrestaurant, das eine Platte hätte, Custom of the Sea. Mit Steak. So Surf and Turf mäßig. Hier ein bisschen blutig. Ich sehe, ihr seid schon drüber weg. Die haben gerade hier einen Menschen gegessen, aber ist okay. Ach, weißt du, da hast du uns schon Schlimmeres angetan. Ich wollte gerade sagen. Was? Ja. Okay. An Bord befinden sich noch immer ein paar Brocken Parker, die von den Seemännern der Moctezuma alsbald entdeckt und entsorgt werden. Die Frau von Kapitän Simonsen versorgt die Geretteten erst einmal mit Wasser, badet sie und versorgt ihre Wunden. Eitrige Geschwüre bedecken Beine, Hüften und Schultern der Mignonette-Besatzung. Alle sind 3 bestimmt auch sind komplett abgemagert. Dann Schlaf. Am Morgen erwacht Dudley mit einem fiesen Ziehen im Magen. Er kämpft sich krabbelnd auf den Nachttopf, um vor Krämpfen geschüttelt die ersten Darmtätigkeiten seit 25 Tagen zu erleben. Oh Gott. Weil er aber total entkräftet ist, plumpst er auf den Topf, statt sich draufzusetzen, woraufhin das Ding unter seinem Hintern zersplittert. Wieder muss die Frau des Kapitäns ihn säubern und seine Wunden versorgen. Eine Scherbe steckt tief in seinem Arsch. Die Wunde entzündet sich in den kommenden Tagen und bringt Dudley hohes Fieber ein. Das wäre echt bitter, wenn er daran sterben würde. Das ist schon echt hart, die Vorstellung einfach. Nach, ich weiß nicht, 25 Tagen auf See. Toilettenunfall, tot. Aber auch das ist irgendwann ausgestanden. Und nach vielen Tagen, die nur aus Essen, Schlafen und gekrümmten, zögerlichen Bewegungen an der frischen Luft bestehen, geht es mit den dreien irgendwann ganz langsam ein bisschen aufwärts. Kapitän Simonson ist dann auch sehr interessiert an der Geschichte der Mignonette. Und Tom erzählt sie ihm, ohne etwas auszulassen. Oh, okay. In den Gesprächen erfährt Tom auch, dass sie in den 24 Tagen, in denen sie durch den Ozean trieben, etwa 1000 Meilen zurückgelegt hatten. Und trotzdem hätte es mindestens nochmal 25 Tage gedauert, bis sie irgendwo auf Land gestoßen wären. Vermutlich dann in Brasilien. Also, was für ein Glück aber auch die hatten, dass da wirklich drei Schiffe vorbeigekommen sind. Naja, aber überhaupt sie eins gesehen hat. Die sind ja winzig. Ja, aber sie hatten ja ein Segel dann. Ich weiß nicht, ob sie ihre Hemden irgendwann wieder angezogen haben. Das ist nicht überliefert. Am 5. September 1884, nach 38 Tagen an Bord der Moctezuma, ich finde das einen ganz schlimmen Namen. Ja, weil man Monte. Ja, das heißt aber Moctezuma, kommt endlich die englische Küste in Sicht. Das Schiff wird nach Hamburg weiterfahren, vorher aber seine menschliche Fracht in Falmouth absetzen, mehr oder weniger dem erstbesten Hafen Englands. Sie werden dort von einem Piloten begleitet, der das Schiff in die Hafengewässer führt. Also da kommt dann, wenn man so auf den auf die Küste zuwählt, kommt einer rausgepaddelt, meistens mehrere und einer versucht der Schnellste zu sein. Und das ist Vorschrift, dass man quasi in den Hafen begleitet werden muss von einem, der das Gewässer kennt. Ja, kennt man auch aus Ports of Call. Und der klettert an Bord und sieht dann natürlich irgendwie die drei, die da irgendwie ziemlich fertig aussehen und ist natürlich auch sehr gespannt ob der Geschichte. Und auch dem erzählt Dudley die Geschichte relativ offen. Und als dann aber die Sprache auf den Custom of the Sea kommt, fragte er Dudley, ob auch Lose gezogen wurden. Und Dudley antwortet ihm wahrheitsgemäß mit Nein und blickt darauf in ein ernsthaft geschocktes Gesicht. Also nicht die Tatsache, dass ein Mensch verspeist wurde, bringt einen englischen Seemann in dieser Zeit aus der Fassung, sondern der Umstand, dass dieser nicht per Los auserwählt wurde. Und so eine Reaktion werden wir jetzt dann noch ein paar Mal erleben. Der Pilot stürmt jetzt in die nächstbeste Kneipe, um die Geschichte gegen ein paar kostenlose Drinks weiterzutratschen. Und das führt dazu, dass noch bevor Dudley, Brooks und Stevens einen Fuß auf den englischen Boden setzen, jeder im Umkreis schon weiß, was passiert ist. Eine große Menschenmenge nimmt die drei im Hafen in Empfang. Die Emotionen sind gemischt. Einige buhen, einige jubeln. Einer ruft, warum habt ihr nicht das Los entscheiden lassen, so wie es der Brauch des Meeres will? Ich habe es angeboten, berichtet Tom, aber meine Männer wollten nicht. Nachdem ein paar weitere Tage verstrichen waren, hat der Junge nachts Meerwasser getrunken. Er lag im Sterben. Wo wäre da der Sinn im Loseziehen gewesen? Zwischen Männern mit Familien und Kindern, die sich darauf verlassen, und einem kranken, sterbenden Waisenjungen. Schweigen in der Menge. Hallo. Ist aber auch, also verständlich bei Reaktionen. Dann ruft einer, ein dreifaches Hoch auf Captain Dudley und seine Männer. Hip, hip. Und tatsächlich stimmen alle in die Hurra-Rufe ein und werfen jubelnd ihre Hüte in die Luft. Okay. Die drei Seefahrer werden frenetisch gefeiert. Also es ist, es ist ein Custom. Es ist wirklich was, das ist auch verbreitet und in der Kultur verankert. Und es ist jetzt auch, wie soll ich sagen? Es macht doch Sinn. Wir haben schon schlimmere Verbrechen erlebt in dieser lustigen Gesprächsrunde. Ja, ist einfach so. Also die Öffentlichkeit versteht, was passiert ist und freut sich hauptsächlich, dass die drei es überlebt haben. Als erstes muss Dudley dem Board of Trade den Verlust des Schiffes offiziell melden und natürlich auch den Tod eines seiner Crewmitglieder. Ja, ja. Brooks versucht ihn zu einer etwas harmloseren als der wahren Version der Geschichte zu überreden. Ja, also jetzt wäre noch die Möglichkeit, dass Geschichtsfälschung, wenn man es den offiziellen Das finde ich berichtet. Noch so krass, dass der da nicht irgendwie bisschen schönigt oder so, sondern... Naja, also erstens ist er ein sehr offener und sehr ehrlicher Mann viel wichtig ist aber, er ist halt wirklich auch der Überzeugung, dass er nichts Falsches getan hat. So, ja. Okay. Ja, die haben einen Mann umgebracht, aber einen, der sowieso im Sterben gelegen wäre und einen, der ihnen damit das Leben gerettet hat. Also ich meine, der hat ja jetzt sogar den Beweis, dass der ihm das Leben gerettet hat, ja. Sie haben es ja überlebt. Also es ist jetzt... Ja, ja. Es hätte ja auch, gibt auch Fälle, wo dann halt hinterher rauskommt, ja, die haben sich gegenseitig gegessen, aber es hat trotzdem keiner überlebt. Ja, ja. Also Dudley beharrt darauf, dass er nichts Falsches getan hat und deswegen will er sich auch für nichts rechtfertigen müssen. Als Grund für das Kentern gibt er an, dass die Mignonette einfach zu alt für eine solche Reise gewesen war und sie hätte der Riesenwelle einfach nichts entgegenzusetzen gehabt. Mhm. Und auch die anderen beiden geben zu Protokoll, dass die noch nie eine solch monströse Welle gesehen haben. Also 60 Fuß, glaube ich, das sind so 18 Meter, 20 Meter, ja, sowas um den Dreh. Ich glaube, 0,3 ist ein Fuß. Und solche Wassermassen hätten auch ganz andere Schiffe versenkt. Also ich meine, egal in was für einem Zustand dieses kleine Ding gewesen wäre. Mhm. Auch schickt Dudley gleich noch ein Telegramm an seine Frau Philippa. Ich meine, die muss sich natürlich wahnsinnig Sorgen um ihn machen. In dem Telegramm steht, Mignonette am 5. Juli gekentert. Punkt. Nee, stopp, sagt man, ne? Also ich fange nochmal an. Weil es keinen Punkt gibt bei... Ja. Mignonette am 5. Juli gekentert. Stopp. 1200 Meilen vor dem Kap. Stopp. 24 Tage im Rettungsboot. Höllisch gelitten. Stopp. Jetzt wohl auf. Stopp. Weißen Stop. Junge gegessen. Stopp. Aus der Meldung im Board of Trade ergeben sich dann aber doch auch unangenehme Konsequenzen. Mhm. Nachdem die Sachlage nämlich per Telegramm an die nächsthöhere Behörde irgendwie in die Hauptstadt übermittelt wurde, flattert kurze Zeit später ein Haftbefehl für die Heimkehrer ein. Mhm. Sie landen also erstmal hinter Gittern. Wo sind sie jetzt gerade? In Falmouth, also in quasi dem ersten Hafen. Ja. Für was gibt es jetzt den Haftbefehl? Naja, einen Haftbefehl gibt es erstmal für ja nur einen Verdacht. Ja? Also Verdacht auf Mord quasi, kann man es, glaube ich, klassifizieren. So, ich mach jetzt doch. Ja, jetzt doch. Ich meine, es ist ein Custom. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass das... vorgesetzt, zwanghaft. Ja, wer glaubt mir, wir werden da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Justizlage. Ich glaube dir. In die juristische Sachlage, so. Unsere drei Seefahrer verstehen überhaupt nicht, was hier abläuft. Sie sind, genauso wie die meisten anderen im Ort, der Meinung, dass sie als die Verunglückten an der Stelle schon genug gelitten. Ich sag hip hip hurra. Hip hip hurra. Du hast aber keinen Hut, um den hochzuwerfen. Mm, der hängt draußen, Mist. Außerdem sind die drei auch immer noch in einem echt desaströsen körperlichen Zustand und jetzt nicht so richtig gut haftgeeignet. Ich wollte gerade sagen, vor allem, wenn dir einmal das Zahnfleisch, ich glaube, so kaputt ist, dass dir die Zähne ausfallen, das wieder erholt sich so schnell und überhaupt nicht. Nee, die können auch noch nicht richtig wieder laufen und die sind komplett schlecht beieinander. Die können nicht sitzen, nicht laufen, nicht irgendwie essen. Also es ist irgendwie ziemlich schlimm. Und sie werden jetzt aber trotzdem weggesperrt in Einzelhaft, was ich auch irgendwie lustig finde, weil sie hätten sich ja auch schon lange absprechen können, was sie vielleicht zu Hause erzählen werden. Aber was ihr jetzt vielleicht auch wissen müsst, der Custom of the Sea ist absolut kein seltener Fall im internationalen Seefahrertum. Also das passiert oft. Und es gab tatsächlich auch schon öfter Prozesse deswegen, aber in der Regel werden die Betroffenen immer freigesprochen. Und deswegen schon allein ist das Rechtsempfinden der Seefahrergemeinde, und ich meine, in diesem großen Hafen, da besteht natürlich das Volk hauptsächlich aus Seefahrern, das Rechtsempfinden ist bei denen eigentlich relativ eindeutig. Die finden, die drei sind unschuldig und das zumindest mal im juristischen Sinn. Ob das dann moralisch und so, okay, da kann man dann vielleicht nochmal drüber streiten, aber juristisch sind ja eigentlich alle der Meinung, okay, klar, haben andere schon gemacht, gab es schon Urteile, kann man eigentlich nichts, denen kann man nichts vorwerfen. Andererseits ist die englische Krone, die sehr weit weg ist von solchen Bräuchen und solchen Häfen, denen ist es schon lange ein Dorn im Auge. Und es gab schon Exempel statuieren. Es gab schon immer wieder auch Bestrebungen, dieses Gesetz irgendwie oder dieses Custom irgendwie auszuhebeln, dem einen Riegel vorzuschieben. Und jetzt kommen Dudley, Stevens und Brooks daher und geben der Krone quasi einen neuen Hebel gegen diesen Brauch, denn sie haben zum einen reden sie wahnsinnig offen über das, was sie getan haben, ohne irgendwas zu beschönigen oder zu verheimlichen. Und zum zweiten haben sie keine Lose gezogen. Und damit haben sie das Recht selbst in die Hand genommen. Und das ist was, was halt nicht von diesem Custom eigentlich abgedeckt ist. Und das ist ein Problem. Dudleys Frau Philippa hat nach der Inhaftierung ihres Mannes ihren Job verloren. Also die hat irgendwo in einem öffentlichen Amt, ich glaube als Lehrerin oder so, gearbeitet. Die hat ihren Job verloren und auch sonst ist das Geld für den Gerichtsprozess ziemlich knapp. Ja. Er kann nicht arbeiten, er ist weggesperrt. Klar, es muss irgendwo Geld her. Es finden sich wahnsinnig viele Spender aus so diesem Umfeld von dem Yachtrennen, den Yachtclubs und so weiter. Und sogar Vons, also der Auftraggeber, der die Überführung beauftragt hat, zahlt sogar die vereinbarte zweite Hälfte der Gage, obwohl der Auftrag gar nicht erfüllt wurde. Ja. Der hat sich das Schiff nämlich sauteuer versichern lassen, also er hat einen Gewinn gemacht damit. Ist trotzdem nett, dass er das zahlt. Ja. Er müsste es trotzdem, nicht machen. Ja. Also. Aber das ist irgendwie gerade schon ein bisschen shady. Naja, nee. Vor dem Blick von so einem, dass das Ding schon so fertig ist mit der Welt. Ja, ich weiß gar nicht, dem kann man, glaube ich, nicht so viel vorwerfen. Der hat es gekauft, ob der jetzt wirklich den Zustand so richtig einschätzen konnte. Naja. Er hat ja dann Leute angeheuert und hat mit denen verhandelt, dass es eben in den richtigen Zustand gebracht wird. Er hat erfahrene Leute angeheuert. Also dem würde ich jetzt wenig Vorwurf machen. Es findet sich auch schnell ein Anwalt, der unbedingt den Fall übernehmen will. Also das sind da so Leute, die halt öfter dann so irgendwelche kleinen Streitigkeiten oder irgendwas da im Ort regeln. Und jetzt so ein großer Fall ist dann schon spektakulär. Also da ist auch nicht schwer, da einen Anwalt aufzutun. Und die schaffen es auch irgendwie, das so zu drehen, dass sie zwischen den Verhandlungstagen es gibt ja auch dann verschiedene Arten von Gerichtsverhandlungen, also irgendwie erste Anhörungen und dann Verhandlungen und so weiter. Zwischendrin kommen die anderen auf Kaution auch immer mal wieder kurz frei. Also auch da wird irgendwo Geld gesammelt und oder da gibt es, glaube ich, einen reichen Geschäftsmann, der für die mehrmals die Kaution hinblättert. Tatsache ist aber, ein Gericht muss ein Urteil fällen. Ja? Also die Fragestellung ist verzwickt. Ist es okay, in einer solchen Notsituation sein eigenes Leben über das eines anderen zu stellen? Und ist es okay, wenn der andere zweifelsfrei im Sterben liegt? Oder schafft man mit sowas dann jetzt eventuell einen Freifahrtschein für alle Seefahrer, denen irgendwie der Proviant knapp wird? So, ich meine, wo ist die Grenze, ja? Wer beurteilt, jetzt ist die Situation, das zu machen? Geht es überhaupt? Die regionale Öffentlichkeit, also habe ich ja gerade schon gesagt, die sind in einer Seefahrergemeinde, die feiern diese drei Männer, ohne Frage. Die nationale Presse ist hingegen schon ganz, ganz anders drauf. Also die sind entsetzt, entrüstet. Deswegen schlägt der Fall auch ziemlich große Wellen und selbst internationale Medien springen auf das Thema mit auf. Interessant finde ich, dass noch während der Haft Dudley Besuch von Daniel Parker erhält. Das ist der Bruder von Richard Parker. Oh. Und die verbringen relativ viel Zeit miteinander und schlussendlich vergibt Daniel, der selbst ein erfahrener Matrose ist. Das ist genau die Frage. Seinem Gegenüber. Wow. Ja. Aber es ist halt auch ein Seefahrer, weißt du? Das ist halt auch, wenn das der ist, jetzt irgendwie ich, einen anderen Job hätte, dann wäre es halt auch, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen habe ich es da hingeschrieben. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist aber die Stelle, wo auch die Presse so ein bisschen wohlwollender wird. So. In welchem Jahr sind wir gerade? 1884. Okay. Ganz England blickt jetzt gespannt nach Falmouth, wo alsbald vor Gericht in dem Mignonette-Fall verhandelt wird. In einem Gericht, das bis auf den letzten Platz besetzt ist und zu dem sich die Gefangenen durch riesige Menschenmassen irgendwie durchschlagen, also die werden da so durchgeführt. Und sie ernten auch den ein oder anderen gut gemeinten Schulterklopfer, was in ihrem körperlichen Zustand nicht keine so gute Idee ist. Vor die blauen Flecken gleich. Nicht so geil ist. Der Richter. Also das ist jetzt alles ein bisschen tricky. Ich will euch jetzt nicht mit den kompletten juristischen Details langweilen. Ich habe sie auch ganz ehrlich, ich habe das Buch darüber gelesen, ich habe das nicht alles verstanden. Aber es ist jetzt so, dass der Richter schon eine gewisse Agenda verfolgt und die Jury ein Stück weit manipuliert und dazu bringt, dass sie am Ende kein Urteil spricht. Also die Jury aus einberufenen Seemännern, sondern sie nutzen ein ganz wildes Loophole, ist kein Loophole, so eine Hintertür, die irgendwie fast nie zum Tragen kommt, aber sie drehen so, dass in dem Fall ein Special Verdict gefällt werden muss. Ja, das heißt, der Fall wird nicht von der Jury dann entschieden, sondern von einer hohen Instanz, bei der statt einer Jury die 5 ranghöchsten Richter im Land quasi entscheiden müssen. Okay. Im Land? Im Land oder halt im Königreich oder wie auch immer. Vielleicht sind es auch nicht die Rang, aber es sind schon so die Alten. Das ist so ein, also es hat ein bisschen was von, das muss oberster bis zum Gerichtshof, oder zum obersten Gerichtshof. Genau, also da können nicht die Schöffen entscheiden und die Jury, sondern da muss jemand entscheiden, der eine gewisse Ahnung von der Materie hat. Was aber dann schlecht ist wahrscheinlich für unsere Helden, weil die haben nichts mit der Seefahrt zu tun. Und deswegen hat der Richter das auch dann ein bisschen so hingedreht. Ja. Es geht jetzt vordergründig darum, ob die drei wirklich einen Mord begangen haben. Die Agenda von vielen einflussreichen Leuten sieht aber vor, dass man mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen den Custom of the Sea ein für alle Mal grundsätzlich aushebelt. Also es geht eigentlich gar nicht um die drei, sondern es geht um die große Sache. Und das mit den drei Männern ist auch nicht so ganz richtig, denn schnell im Prozess schlägt sich Brooks als Kronzeuge auf die Seite der Ankläger. Die Mistsau. Immerhin hat er sich ja versteckt, während die anderen beiden den Jungen getötet und geschlachtet haben. Und da ist jetzt so mein Gerechtigkeit. Weil er halt dann der erste dabei aber war halt, als er das halt zulangt. Er ist die feige Sau, die sich nicht sich nicht damit auseinandersetzen will, aber dann natürlich auch sofort irgendwie da ist, wenn es darum geht, das Blut zu trinken. Und dabei bei sowas da sehe ich rot. Noch während dem gesamten Gerichtspipapo wird das Dingi als Attraktion weiterverkauft. Also ist auch so ein Teil, um den Prozess zu finanzieren. Ja, die Überreste haben sie über Bord geschmissen. Und auch Brooks schlägt noch während der Prozess gegen die anderen beiden läuft einen neuen Karriereweg ein. Er tourt mit einer Freakshow durchs Land, bei der er als Kannibale auf der Bühne rohes Hackfleisch vertilgt. Der Mann hat echt gar keinen Stolz, kann das sein? Der Mann ist schon relativ hart unterwegs. Für Dudley und Stevens kommt es im Dezember 1884, wie es kommen muss. Das Urteil lautet Mord. Und damit ist ein Präzedenzfall gegen den Custom of the Sea geschaffen. Also, dass es Mord ist, ist im Grunde klar, weil es wurden keine Lose gezogen. Der einzige juristische Hebel wäre jetzt vielleicht noch gewesen auf Notwendigkeit. Ich weiß nicht, im Englischen heißt es Necessity. Englischen Gesetz, sagt man, glaube ich, ist das Wort, ne? Ja. Danke. Wow, it's the law. Im englischen Gesetz. Darauf hätte man irgendwie, oder darauf haben sie dann plädiert, aber das wurde dann quasi niedergebügelt. Und es bringt natürlich auch nichts, diesen Custom of the Sea rechtlich zu verteufeln, ja. Das Einzige, was als Konsequenz daraus passieren wird, ist, dass die Seemänner in Zukunft nicht mehr über solche Dinge reden. Genau, ich wollte gerade sagen, also, die halten aber die Klappe und bleiben unter sich. Alle, die vorher in so einer Situation sowas getan hätten, werden auch weiterhin in so einer Situation sowas tun. Für Dudley und Stevens ist es jetzt halt blöd, weil auf Mord steht die Todesstrafe. Immerhin sind die beiden aber weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt. So berühmt, dass direkt nach der Urteilsverkündung eine Wachsfigur vom Cannibal Captain Tom Dudley in Madame Tussauds Chamber of Horror aufgestellt wird. Gibt's denn heute noch diese Wachsfigur? Ich habe mal das ganz kurz gegoogelt, ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Okay. Aber das wäre schon auch sehr, die wäre schon sehr alt, ne? Ja, aber hätte ja sein können, dass sie in einem Archiv überlebt hat. So endet die Geschichte noch nicht. Nach sechs Monaten. Sie werden ja noch hingerichtet. Ach stimmt. Und gegessen. Ich habe euch ja gerade noch nicht von hinten erzählt. Nach sechs Monaten in einem finsteren viktorianischen Kerker werden die Gefangenen Nummer 5331 und 5332 begnadigt und dürfen am 20. Mai 1885 wieder auf freien Fuß. Also das ist auch so ein Teil dieser ganzen juristischen Winkelzüge. Sie haben ihn schon relativ früh dann auch in Aussicht gestellt, dass sie zwar verurteilt werden, aber dann von der Krone oder von der Königin mehr oder weniger begnadigt werden. Weil es ja eigentlich nicht um sie geht. Weil es eigentlich nicht um sie geht. Das hat dann aber, die haben dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da einfach dann warten wollten, bis das alles irgendwie abgekocht ist. Nicht also sie haben dann relativ lange gewartet. Und Tom ist auch ziemlich verschnupft, ob dieser ganzen Behandlung, er versteht das irgendwie immer noch nicht so richtig und deswegen schnappt er sich jetzt seine Frau und seine Kinder und zieht nach Australien zu ihrer Schwester. Er steigt dort ins Geschäft seiner Tante mit ein und baut in den folgenden Jahren einen erfolgreichen Handel mit irgendwelchem Seefahrerkrempel und zeitweise über 40 Angestellten auf. Kurzer Hinweis, du hast erwähnt, er schafft es problemlos nach Australien. Ja. Das ist hier schon einmal einen Satz wert in dieser Geschichte heute. Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich komischer Moment, wenn du dann in Australien ankommst. Oder wenn du wieder auf dem Boot steigst. Ja. Aber ich glaube, das ist dieses ganze Kentern und Stürme und das ist für die alles so Teil dieses Ganzen. Ja? Ja. Man kennt so viele Geschichten, man hat selber schon Sachen erlebt. Das ist, glaube ich, nichts, was so jemand total aus der Bahn wirft. Okay, hat jemand gegessen, ja, das schon. Kann man schon mal erwähnen. Aber also ich habe ein Buch gelesen über diesen ganzen Fall und das hat basiert hauptsächlich auf den Gerichtsakten. Es wurde dann natürlich noch so ein bisschen ausgeschmückt, aber da hat jemand ganz viel wirklich recherchiert. Also es ist relativ nahe an dem, was vermutlich passiert ist. Der hat so ein bisschen die Dialoge natürlich irgendwie schön geschnitten und die Sache mit diesen zwei Schiffen, die vorbeigefahren sind, die nicht mitgenommen haben, das ist umstritten. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ straight und relativ korrekt. Und da kommt jetzt nicht raus, dass die dadurch total aus der Bahn geworfen werden. Natürlich finden die das ziemlich doof, ja, und es tut ihnen total leid und sie treten irgendwie allen gegenüber und sagen, dass es ihnen leid tut. Sie nehmen da kein Blatt vor den Mund, ja, sie bereuen das. Aber es ist jetzt nicht so, dass die einen Psychiater brauchen, glaube ich. Also das ist. Naja, ist halt, ich glaube, zu der ist halt auch eine Frage. Gab es auch keinen, aber. Ja. Das muss die halt mit sich selber ausmachen. Und ob die nachts dreimal aufgewacht sind, hochgeschreckt sind und Schuldgefühle hatten, wissen wir ja nicht. Das wissen wir nicht. Aber wie gesagt, das ich wollte mir nur sagen, das liest sich aus diesen Erzählungen, die relativ fundiert sind, nicht heraus, dass es so ist. Ja. Jetzt habt ihr mir ganz kleines bisschen hier die Überleitung versaut, denn er baut sich da ein relativ erfolgreiches Geschäft auf und dann rafft ihn die Beulenpest dahin. Er stirbt am 23. Februar 1900 im Alter von 46 Jahren. Er ist das erste Opfer in Sydney, der von Ratten per Schiff eingeschleppten Epidemie. Es folgen in der Stadt etwa 100 weitere Opfer. Gut. Einmal irgendwo der erste sein im Leben. Wobei ich auf der anderen Seite es fast schon logisch finde, nach der körperlichen Verfassung plus Gefängnis plus eine Überfahrt, die trotzdem immer anstrengend ist, dass du dann einfach nicht der Fitteste bist. Die Überfahrt ist jetzt, ja schon eine Weile her. Ich habe das jetzt ein bisschen gerafft. Es ist dann nochmal 16 Jahre später, also oder 15 Jahre. Okay. Also. Ja, aber trotzdem, das hinterlässt ja alle Spuren. Das hinterlässt Spuren, ja. Aber es ist natürlich trotzdem schade. Aber Pest kann man auch schon mal dran sterben. Egal, was für eine Vorgeschichte man hatte. Er hat halt ein Haus irgendwie am Hafen da und er hat natürlich viel mit Hafen und mit Schiffen und so weiter zu tun. Und die Ratten kamen aus Hongkong mit dem Schiff und es ist schon naheliegend, dass dann jemand, der nahe im Hafen arbeitet, lebt und arbeitet, da irgendwie dran verstirbt. Tom Dudley wird, ohne dass seine Familie, er hat auch nochmal in Australien 3 Kinder gezeugt, also mit seiner Frau, ohne dass seine Familie beiwohnen darf, verbrannt und ganz besonders tief verbuddelt. Wegen solchen Gefahr? Ja. Stevens fährt nach der Freilassung wieder für eine Weile zur See, verfällt dann aber dem Alkohol und stirbt an dessen Folgen im Jahr 1914. Brooks überlebt beide seiner ehemaligen Kameraden. Er erleidet im Jahr 1919 einen Herzanfall und verstirbt in Armut in Southampton im Alter von 73 Jahren. Das ist dann das, wo es zweite Mal mein Gerechtigkeitssinn wirklich geschafft. Die Misssau, die seine Kameraden verrät und dann jahrelang rohes Hackfleisch auf der Bühne frisst, wird 73 Jahre alt. Aber wenigstens trotzdem, in Armut gestorben. Aber trotzdem erstaunlich, dass er so alt wurde, trotz eben dieser Vorgeschichte. Auch da, relativ frei. Aber so ein Seemann, glaube ich, hält einfach auch ein bisschen was aus. Eigentlich wollte ich euch jetzt noch ganz viele andere interessante Geschichten aus diesem lustigen Themenumkreis mitbringen. Ich habe es dieses Mal echt nicht geschafft. Es ist so wahnsinnig viel Zeug und es ist, glaube ich, noch viel Stoff für vielleicht mal irgendwann eine weitere Kannibalismus-Folge. Vielleicht mache ich auch mal die Geschichte des Kannibalismus. Ja. Ich weiß nicht. Du könntest dir als Foto für diese Folge so ein Mettbrötchen zeigen. Ja, ich habe schon ein Foto für die Folge, aber das wäre auch schön. Ich habe mir auch direkt jetzt noch, vorgestern habe ich mir noch ein Buch bestellt, das heißt Menschen essen Menschen. Ich kann dir noch mein Lexikon der Geschmacklosigkeiten anbieten. Ja, da sind auch schöne Sachen drin. Ich habe aber jetzt natürlich noch ein, zwei so Dinge, die jetzt damit schon noch zu tun haben, die ich unbedingt noch loswerden will. Mhm. Es gab natürlich Konsequenzen aus dem Ganzen. Ja? Ja. Also noch im Jahr 1900, also das war... Das wäre meine Frage noch, was wurde aus dem Custom of the Seas? Wie gesagt, 1884 ist das passiert. Im Jahr 1900 ist zum Beispiel, oder noch vor 1900 so rum, ist die Thekla gesunken. Also auch irgendwie ein großes Schiff. Und da wurden auch tatsächlich nach dem Unglück Lose gezogen. Und einer der Matrosen wurde an den Mast gehängt und dann Teile abgeschnitten und aufgegessen. Und es gab Untersuchungen, die wurden aber fallen gelassen. Also das war vermutlich einfach auch jetzt so unmittelbar, dass das... dass diese Gesetzesänderung auch nicht wirklich durchgesetzt wurde. Ähnlich war es mit der Drott. Auch hier wurde mindestens ein deutscher Seefahrer per Los geopfert, woraufhin die, also das ist in Amerika gesunken, und die Deutschen verlangten dann die Auslieferung der Missetäter, aber die Amerikaner haben den Fall komplett verschleppt. Also ich meine, die Amerikaner scheren sich natürlich auch nicht um englisches Recht, auch klar. Deutsches. Ja, auch nicht im Deutsches, aber das mit dem Custom of the Sea, dass der jetzt mehr oder weniger offiziell abgeschafft wurde, das war ja eine Rechtsprechung der englischen Krone. Die global hätte dann gelten können und sollen. Die natürlich, sowas adaptiert sich dann vielleicht auch in so, ich meine, die Seefahrergemeinde ist relativ international, aber erstmal ist es Recht im Königreich, ja. Also was die Amerikaner machen, ist halt noch relativ was die Amerikaner machen, ist was anderes. Ja. Also die zwei Fälle gab es dann noch, ja, wo noch quasi in den Geschichtsbüchern darüber berichtet wird. Im 20. Jahrhundert gibt es keinen aufgezeichneten Fall mehr von der Custom of the Sea. Und das bestärkt eigentlich Dudleys Prophezeiung, die er am Ende der Verhandlung gemacht hat. Dann redet einfach keiner mehr drüber. Dass der Custom wahrscheinlich bestehen bleibt und keiner mehr drüber redet, weil man ist sich eigentlich, oder Historiker sind sich ziemlich sicher, dass im Zweiten Weltkrieg sowas sehr, sehr oft passiert ist. Mhm. Sowas in der Art. Es gibt jetzt noch einen Fall, der zumindest rechtlich da relativ ähnlich gelagert ist und da eine Rolle spielt. Und zwar 1987 ist in Seebrücke eine Fähre untergegangen und eine ganze Reihe Menschen konnte sich über eine Leiter in Sicherheit bringen. Jetzt ist aber einer dieser Menschen dann in Panik mitten auf dieser Leiter verharrt und hat den Nachrückenden den Weg versperrt. Und jetzt haben die geschrien und haben gebrüllt und irgendwann hat unten einer, ich glaube sogar einer von der Schiffsbesatzung, den Befehl gegeben, den runterzuschmeißen. Ja. Und der ist natürlich daraufhin ersoffen, aber die anderen konnten sich retten. Ja. Auch in dem Fall gab es keine Verurteilung. Mhm. Also es geht ohne den Essenspart jetzt in eine relativ ähnliche Richtung. Und Essen, das ist tatsächlich auch heute noch in den meisten Ländern so, Menschen essen ist nicht verboten. Aber Menschen töten natürlich. Menschen töten ist verboten. Menschen essen ist nicht verboten. Mhm. Da lacht er. Bis heute dient der Mignonette-Fall als interessantes Beispiel in Jura-Vorlesungen im Königreich. Oh. Aber jetzt nur mal kurz, wenn die Oma gestorben ist, darfst du doch trotzdem nicht verspeisen. Doch. Also das ist doch Leichenschändung, oder? Ja, also ja, da gibt es ja auch so Störungen der Totenruhe und so es Sachen. Gibt so aber also so es gibt ganz so, es gibt so angeschlossene Dinge, die kriminell sind. Es ist jetzt nicht so einfach. Aber es ist schon... Der Akt an sich ist nicht verboten. Wäre nicht verboten. Es gibt in der Geschichte auch viele Fälle, wo es große Hungersnöte gab und die Leute dann ihre Verstorbenen irgendwie gegessen haben und so. Und das ist jetzt auch an sich nicht kriminell. Da wird dann halt über diese Totenruhe, über die kannst du leichter hinweg ein Urteil fällen, als über Mord oder über irgendwas anderes. Was ich an solchen Geschichten echt immer, und das ist vielleicht eine schöne Klammer, die wir hier spannen können. Ihr habt ja am Anfang das in der Einleitung erfahren, wie sehr mich die Situation belastet. First World Problems, dass mein Fernseher kaputt gegangen ist und ich jetzt entscheiden muss, wie wichtig mir OLED ist. Ja. Und jetzt müssen wir lose ziehen. Wie wichtig dir OLED ist und wie gut er schmeckt. Ja, der OLED schmeckt. Ist immer schön, wenn man da ein bisschen so Perspektive bekommt. Danke, schön, Jürgen. Ja. Ja, ich bin noch nicht ganz so. Ich habe noch zwei, drei Gedanken, die ich euch einsetzen möchte. Du meinst, mein TV-Problem ist vielleicht doch größer? Vielleicht, das ist eine schöne Überleitung. Denn Richard Parker, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob ihr da drauf kommt. Richard Parker ist nicht nur Thema in den Vorlesungssälen bis heute, sondern er war vor kurzem, zumindest der Name oder eine Anspielung auf ihn, auf der Leinwand. Fällt euch dazu was ein? Nein. Life of Pi? Nicht gesehen. Dem Tiger. Der Tiger hieß Richard Parker. Ach, Schmarrn, echt? Okay. Ja, und das ist eine... Gänsehaut. Also da kommen zwei Figuren zusammen. Es gibt noch einen anderen Richard Parker, der irgendwie ein ähnliches Schicksal hatte, der aber nicht irgendwie gegessen wurde, sondern jemanden umgebracht. Oder irgendwie so ähnlich. Weiß ich jetzt nicht genau. Und diese beiden Richard Parkers kommen in diesen Tiger zusammen. Prämisse ist, Junge ist mit dem Tiger auf dem Boot irgendwo im Nirgendwo, richtig? Ja, also Schiff geht unter, ein Junge kann sich auf oder ist es ein Mann, ist es ein Junge? Das ist, glaube ich, ein junger Mann. Der kann sich auf ein Boot retten, aber er stellt dann fest, da ist auch ein Tiger auf diesem Boot. Ja. Genau, und das ist dann so 1,5 Stunden. Mhm. Habe ich mich auch gefragt, wie man das 1,5 Stunden erzählen kann, diese Geschichte, aber kann man, ist ein sehr schöner Film. Kann man unbedingt mal anschauen. Opulent. Kann man unbedingt mal empfehlen. Und ich finde es jetzt so im Nachgang, finde ich es total cool, dass der Tiger, also der dann im Zweifelsfall diesen Jungen essen würde, also die Rolle getauscht, dass der nach Richard Parker benannt ist. Ganz schön Meta. Das ist ganz schön Meta. Insgesamt, und das werden wir dann sicherlich an anderer Stelle nochmal vertiefen, es gibt... Und das ist jetzt ein Auszug aus diesem Buch Essen, Menschen, Essen. Ja. Es gibt viele Klassifizierungen von Kannibalismus. Ja, und demnach kann man das natürlich auch unterschiedlich, vielleicht rechtlich, wohl aber eher moralisch, glaube ich, einordnen. Ich führe euch da nur jetzt mal im Schnelldurchgang durch. Jetzt zum Beispiel die Veganen aus Monkey Island. Zum Beispiel die. Ja. Es gibt mythisch begründeten Kannibalismus. Den habe ich nicht so ganz verstanden. Da geht es um Weltschöpfungsmythen. Ja. Aber das ist eher so Inka-Style, oder? Wahrscheinlich. Ja. Es gibt den religiösen Kannibalismus, so Opfergabe, Azteken. Mhm. Das sind eigentlich dann so Inka-Azteken. Es gibt den rituellen Kannibalismus, der da auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber wo es um die Idee geht, dass man in dieser Art der Bestattung eine Wiederkehr zum Beispiel verhindern kann. Es gibt den Pietätskannibalismus, was ich sehr schön finde. What? Das ist, wenn man einen Verwandten zum Beispiel oder einen Vorfahren aus Respekt oder Liebe oder Trauer heraus sicher verwahren möchte. Wenn man den zum Fressen gern hat. Naja, wenn du einfach dir überlegst, du möchtest ihn vielleicht nah im Herzen, aber an einer Stelle haben, wo ihm keine Unwetter, kein Wetter, kein irgendwas anhaben kann. So, mhm. Eine schöne Idee. Ist ja auch eher die Frage, ob du jetzt wirklich da den ganzen Verwandten verspeist oder ob das eher so ein symbolisches Bröckchen ist. Es gibt, er klassifiziert es so, der Autor. Mhm. Er fasst doch den Angstkannibalismus in seine Liste, nimmt er den noch mit auf. Da geht es darum, den getöteten Feind an einem relativ sicheren Ort zu verwahren, um auch dem nicht wiederkommt. Um auch dem die Wiederkehr zu verhindern. Ah. Es gibt magischen Kannibalismus, also die Vorstellung, dass du dadurch gewisse Eigenschaften erlangen kannst von jemandem, den du getötet hast. Genau, weil das kennt man ja so ein, ich esse sein Herz, weil dann bekomme ich seine Stärke. Genau. Es gibt den justiziellen oder Gerichtskannibalismus. Also jetzt wird's absurd. Arm für Arm oder Auge um Auge. Naja. Was ist also gemeint? Das Verspeisen von Verurteilten. Also ich meine, das ist eine Strafe. Ich weiß allerdings nicht, in welchen geschichtlichen Epochen und welchen geografischen Regionen. Okay. Spannend. Es gibt Kannibalismus zu Ernährungszwecken in extremen Notlagen. Das hat man ja jetzt. Okay. Und natürlich gibt es den sexuellen Fetischismus. Also Armin hieß er, glaube ich, Meiwes. Rotenburg. Ja. Und es gibt noch einen Punkt, den hat er nicht in seiner Liste mit drin, der war in Europa aber tatsächlich weit verbreitet, der medizinische Kannibalismus. Also man hat eine ganze Zeit lang das Blut zum Beispiel von Geköpften verwendet, um Epilepsie zu behandeln. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob es mit Erfolg war, aber hat man zumindest getan. Also, keine Ahnung, Blut trinken ist für mich halt die härtere Version von Urin trinken. Also das ist schon mega eklig und so, aber das geht halt gerade noch. Dominik. Pipi. Aber Fleisch ist halt schon echt. Also ich meine, du bist halt vielleicht auch mit so einem extremen Tabu halt logischerweise erzogen worden. Ist halt ein totales Tabuthema logischerweise. Aber das geht halt so aus der westeuropäischen Sicht halt gar nicht. Weißt du? Also egal wie. Ja. Also das ist ja, du musst ja auch überlegen, wie schlimm es für dich ja eigentlich schon ist, wenn du ein Haustier hast, was dir ans Herz gewachsen ist. Ja, selbst das, ja. Also sprich, der klassische, hier guck mal, das ist dein Hase, Fluffy, und der Hase ist aber dazu da, dass der irgendwann in die Röhre wandert. Der gängige Westeuropäer würde ja auch keinen Hund essen. Genau. Also die wenigsten würden jetzt auf einer asiatischen Geschäftsreise wirklich Hund essen, behaupte ich. Also bei dem Hasen behaupte ich mal, da hätte ich null Skrupel. Ja, zum Beispiel. Da gibt es schon einige westdeutsche Trauma, die da entstanden sind, glaube ich. Ich sage nur, da an der Stelle hätte ich wenig Skrupel. Also ja, ich meine, mein Onkel, der war auch Landwirt, und mein anderer Onkel Metzger, und ich bin zeitweise sehr nah an solchen Themen auch aufgewachsen. Aber ich glaube, da ist wieder eher die Frage, welchen Bezug hast du zum Thema? Ja, klar, das ist und alles anerzogen. Ob du von Anfang an weißt, so, das ist, naja. Das ist anerzogen. Also Mensch, da hätte ich tatsächlich Skrupel, aber ich glaube, so dieser Ekel, der so von diesem Blut und so weiter. Ich glaube, das ist halt auch nochmal eine andere Vorstellung, ob du den, ich sag jetzt mal, makaber zubereitest, ja, also so wie es zum Beispiel der Maives gemacht hat, oder ob du halt wirklich jemanden umbringst und aus dem, das restliche pumpende Herz noch irgendwie aussaugst und in den Mund steckst und so. Ich meine, guck, damit arbeiten ja auch ganz viele Horror- und Actionfilme als gruseliges Element, zum Beispiel Indiana Jones, wo dann das lebende Herz noch rausgerissen wird. Kalimar! Genau, beißt du dann nicht sogar rein oder wirft es nur ins Feuer? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das ist ja so ein, das wäre ja so ein Grusel-Schocker-Film-Moment, dass dann das gruselige Monster nicht bloß jemand umbringt, sondern auch noch irgendwo reinbeißt und irgendwo Fleisch isst von jemand. Sollen wir jetzt so ein paar Rezepte austauschen, oder? Oh ja. Sollen wir es einfach dabei belassen? Na, was schmeckt, Mensch? Hühnchen? Da gibt es doch garantiert, nein, ernsthaft, gibt es doch garantiert Überlieferung. Steht tatsächlich in diesem, das Lexikon der Geschmacklosigkeiten, gibt es nur noch in Gebrauch zu kaufen, aber dafür für ein paar Cent einfach. Ich gebe dir mal meins mal mit. Mach das doch. Da steht, glaube ich, tatsächlich drin, es wäre Hühnchen, nicht unähnlich. Das ist immer das Standardding. Aber ich, das finde ich, alles stimmt auch immer. Bei vielen Sachen. Ich hatte schon, ich überlege gerade, was Schlange zum Beispiel, schmeckt tatsächlich auch Hühnchen nicht unähnlich. Es ist ohne die Faserigkeit. Oft ist ja, also der Geschmack kommt ja bei solchen Dingen ganz oft von der Zubereitung. So, das hat ja vieles, hat ja da gar keinen so starken Eingeschmack. Ja. Und das, was du immer wegen so, das, was dir dann auch immer das Kopfkino anwirft, ist eigentlich die Konsistenz, finde ich so. Das ist eher so, wenn du dann auf irgendwas zähm oder so rumkaust, dann wird es eklig. Nicht. Ja, der Geschmack ist ja meistens relativ belanglos. Ja. Also ich würde euch nicht essen. Echt? Das ist nett. Auch nicht, wenn du mit uns 24 Tage in einem Dingi umhertreiben würdest? Nee. Na gut, dann wissen wir schon mal, wie wir die Lose schnitzen. Also ganz kurz noch zum Ende. Hört euch den Zeitsprung Folge 100 an. Der hat mich an der Stelle nicht auf das Thema gebracht, aber den habe ich mir tatsächlich, habe ich mich daran erinnert, während der Recherche, dass ich den mal gehört habe und dass ich da das Thema schon mal, dass ich dem da schon mal begegnet bin. Die bereiten das natürlich sehr viel kompetenter auf, als ich das. Liebe Grüße an die Kollegen. Liebe Grüße. Und jetzt aber, ich sag nichts. Ist ein Running Gag. Nein, ich sag nichts. Und liebe Leute, wenn ihr jetzt unseren Custom kennenlernen wollt. Das ist der Customer für iTunes. Hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Und essen Sie Ihre Sterne. Und wer den kürzesten zieht, der kann uns auch gern bei PayPal was da lassen, damit wir unsere Hostingkosten decken können. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war doch mal eine geschmackige Folge. Ob der Herr Biolek da auch da das passende Gewürzset dazu hat? Ich hoffe nicht.